Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen hier in Nürnberg. Halleluja. Oh, ja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, für das, was du vorhast hier in dieser Stadt, Herr. Danke, Heiliger Geist. Komm, stehen wir mal alle auf und geben einfach mal Jesus einen richtig kräftigen Applaus. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht zum Anfang, und zwar Apostelgeschichte 8, Vers 5. Da heißt es von Philippus, der war damals ein Diakon in der Urgemeinde, und da heißt es, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Das machen wir heute hier auch. Amen. Wir predigen Jesus Christus. Halleluja. Den Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen. Preist den Herrn. Die Volksmengen, heißt es dann, achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten. Das Erste. Also wichtig ist, dass du zuhörst heute. Es gibt ja, im Englischen gibt es zwei Worte für zuhören. Das eine ist sozusagen einfach hören und das andere ist wirklich zuhören. Ja? Also wirklich aufnehmen. Ja? Das, was hier steht, ist wirklich, sie nahmen auf, was er sagte. Sie nahmen das Wort Gottes auf. Bist du bereit, heute hier das Wort Gottes aufzunehmen? Okay, Halleluja. In Einheit heißt es hier, einmütig, ja, alle gemeinsam waren ausgerichtet auf das Wort Gottes, also das von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten, und dann heißt es, und die Zeichen sahen, die er tat. Ja. Ich glaube, dass Gott heute die Zeichen nicht nur durch mich tun wird, sondern durch verschiedene hier, weil wir werden aktiviert einfach auch in der Wunderwirksamkeit Gottes. Also wir werden aber die Zeichen sehen, die Jesus tut. Amen. Und dann heißt es, und da werden die Zeichen beschrieben, denn von vielen, die unreine Geister hatten, und wenn in der Bibel steht unreine Geister, dann ist es nicht unbedingt sexuell gemeint, sondern dann ist es einfach Geister, die einfach Menschen knechten, ja, Knechtschaften, Belastungen auf der Seele, Traumata, Geister, was auch immer. Und das werden wir heute erleben, dass Menschen, dass du, dass ich, jeder, der es braucht, einfach freigesetzt werden durch seine Kraft. Amen. Alles, was auf der Seele noch draufgelegt ist, draufgelegen hat, muss gehen. Amen. Halleluja. Okay, also die unreinen Geister fuhren aus mit lauter Stimme schreiend. Ja, das muss nicht sein. Es kann manchmal vorkommen, aber es muss nicht sein. Jesus hat ja auch gesagt, schweig und verstumme und fahr aus. Also er hat sie nicht schreien lassen. Und dann heißt es, das Zweite war dann, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Amen. Halleluja. Weißt du, wenn Gott wirkt in einer Stadt, dann kommt große Freude. Und ihr Lieben, ich glaube, wir haben allen Grund, uns zu freuen, schon zum Anfang dieses Gottesdienstes, weil Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Und wo immer wir hinkommen, erleben wir, dass Gott Zeichen und Wunder tut und große Freude ist. Weil zum Beispiel jetzt, ich glaube, letzten Reisedienst, den wir gemacht hatten, war in der Schweiz, vor ein paar Wochen, waren wir in der Schweiz und haben dort Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gemacht. Und da war große Freude, weil genau das passiert ist, was hier steht. Viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Da war zum Beispiel ein Mann, der hatte ein gelähmtes Bein seit 11 oder 12 Jahren, glaube ich. 12 Jahren, ja, seit 12 Jahren, genau. Seit 12 Jahren, weil er einen Unfall hatte und deswegen seine Wirbel hier hinten zerstört wurden. Und das hat bewirkt, dass das Bein taub war. Und er hat das Bein hinter sich hergezogen. Es war eben nicht richtig beweglich. Und Gott hat ihn in einer Sekunde völlig freigesetzt. Und er ist rumgesprungen, rumgetanzt, rumgehüpft, hat dann auch später noch eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, Gott hat mich komplett geheilt. Und da war große Freude. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Und eine andere Frau war da, die hatte es seit 11 Jahren, war es so, die hatte eine Neuropathie. Und seit 11 Jahren war es so, dass die Nerven nicht mehr wirklich in Verbindung mit den Muskeln waren in den Füßen, sodass sie taube Füße hatte, aber eben nicht nur so ein bisschen taub, sondern so, dass sie die Füße gar nicht mehr richtig benutzen konnte. Also sie konnte auch seit Jahren nicht mehr Auto fahren zum Beispiel, weil ihre Füße nicht mehr benutzbar waren und geschweige denn konnte sie richtig laufen oder rennen. Und Gott hat sie in einer Sekunde so freigesetzt, dass sie rumgehüpft ist, rumgesprungen ist und gerufen hat, jetzt kaufe ich mir ein Auto. Halleluja, da war große Freude in der Stadt. Amen. Und so glaube ich, auch heute hat Gott große Freude für uns. Amen. Amen. Große Freude aufgrund dessen, was er tut. Und wenn wir ihn jetzt gleich loben und preisen, dann wollen wir ihn wirklich in dieser Erwartung loben und preisen. Weil die Bibel sagt, dass in dem Moment, wo wir einmütig Gott preisen, zum Beispiel 2. Chronik, kannst du schon im Alten Bund sehen, als sie einmütig Gott priesen und lobten, also als sie sich so richtig reingaben in diesen Lobpreis, da heißt es, da kam die Wolke der Herrlichkeit. Amen. Und was glaubst du, wie lang kann Krankheit sich in der Herrlichkeit Gottes halten? Wie lang können Dämonen sich in der Herrlichkeit Gottes halten? Okay, also wenn die Wolke der Herrlichkeit kommt, dann, weißt du, dann müssen wir nicht mal mehr Hände auflegen, dann werden Kranke schon gesund. Amen. Und all das passiert, wenn wir mit Einmütigkeit, also in Einheit, Gott loben und preisen. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Weil, wisst ihr, ich glaube, der Leib Christi braucht ein Konzept dessen, was Lobpreis wirklich ist. Lobpreis ist nicht einfach nur ein paar flotte Lieder singen. Ja, so nach dem Motto, der Unterschied zwischen Lobpreis und traditioneller Kirchenmusik ist, dass Lobpreis ein bisschen flotter ist als die Kirchenmusik. Nein, deswegen ist es noch nicht Lobpreis, sondern Lobpreis bedeutet, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Das heißt, mit allem, was in uns ist, Geist, Seele, Körper in Einheit. Ja, in der Wahrheit heißt, mein Geist, meine Seele und mein Körper stehen hinter dem, was ich singe und was ich, wie ich, wenn das Lied Lobpreis ausdrückt, dann ist mein ganzer Körper, meine ganze Seele dabei, ihn zu loben und zu preisen. Und weißt du, und das ist die Art von Lobpreis, die die Herrlichkeit Gottes freisetzt. Amen. Nicht Lieder singen. Ja, wir singen nicht Lieder hier, sondern wir machen Lobpreis. Amen. Wir preisen den Herrn. Halleluja. Bist du bereit? Weil das setzt die Herrlichkeit Gottes frei. Lass uns aufstehen zusammen. Lass uns nochmal beten. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für das, was du geplant hast heute Nachmittag hier, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr. Und so wie du jetzt in den letzten Wochen wieder so viele Wunder getan hast an anderen Orten und kreative Wunder und Menschen von Krebs geheilt und Menschen von Metallteilen befreit, die sie eingeschränkt haben im Körper, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du derselbe bist, heute Nachmittag hier in Nürnberg, Herr. Und Herr, wir sind hier, um dich zu loben und zu preisen, Herr. Und zwar mit allem, was in uns ist, im Geist und in der Wahrheit, Herr. Und wir erwarten, Herr, indem wir uns versammeln in Einheit und dich loben und preisen, dann kann sich deine Wolke der Herrlichkeit freisetzen, Herr. Und Herr, unsere Kranken werden gesund, Herr. Unsere Gebundenen werden befreit, Herr. Menschen, die dich noch nicht kennen, werden dich kennenlernen und werden in Verbindung kommen zu dir, Herr. Und jeder Einzelne von uns wird ermutigt, auferbaut, gestärkt durch dein Wort, einfach verbunden mit dem Geist und mit der Kraft Gottes, mit seiner Liebe, mit seiner Herrlichkeit, einfach mit all dem, was dich ausmacht, Jesus. Halleluja. Und wir sagen, Herr, schon jetzt, wir geben dir alle Ehre, Herr, für alles, was du heute Nachmittag tun wirst hier in unserer Mitte, Herr. Weil du bist der Herr der Herren. Du bist unser König. Du bist unser bester Freund, Herr. Du bist der, der uns führt und leitet, Herr. Und für dich sind wir hier. Und so wollen wir dich jetzt loben und preisen mit allem, was in uns ist. Ja, im Geist und in der Wahrheit. Mit Geist, Seele, Körper in Einheit. Ja, nicht auf der Ebene unserer natürlichen Gefühle, sondern auf der Ebene des Geistes, Herr. Da wollen wir dich loben und preisen. Und wir wollen uns von Anfang an verbinden, wirklich mit dieser Dimension deiner Herrlichkeit, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir fangen an mit dem Lobpreis. Genau, ihr könnt das Pult zur Seite tun. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen, auch so weit einfach Platz ist und dürft einfach auch hier vorne den Herrn loben und preisen. Da kannst du noch ein bisschen näher dran sein. Upsa. Und dann leitet uns das Lobpreisteam. Und genau. Und wenn ihr die Lieder vielleicht nicht alle kennt, genau, die sind ganz einfach zu lernen. Einfach Mund öffnen, mitsingen. Genau. Halleluja. Wir wollen unseren Herrn feiern und ihn loben. Du, danke für deinen Geist, Jesus. Danke für den Heiligen Geist, der hier ist. Sing es ganz leise, sing es ganz leise. Danken dir für deine Liebe. Sing einfach weiter, du erfüllst mich. Wir danken dir für deine Liebe, die hier ist. Wir danken dir, Herr, dass deine Liebe die stärkste Kraft ist, Herr. Die stärkste Macht, die es im ganzen Universum gibt, Herr. Du hast diese Liebe ausgelebt, als du für uns ans Kreuz gingst, Herr. Du hast diese Liebe ausgelebt, als du diese Wunden auf dich genommen hast. Als du alle unsere Schmerzen, alle unsere Leiden getragen hast. Alle unsere Belastungen, alle unsere Ängste, alle unsere Sünden. Alles, was uns von Gott getrennt hat, du hast es auf dich genommen, Jesus. Und deshalb lieben wir dich. Deshalb lieben wir. Und dein Wort sagt, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So danken wir, Herr, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Heute, indem wir in Einheit dir die Ehre geben und dich anbeten. Danke, Herr, dass unsere Körper erfüllt werden mit dieser durchschlagenden Liebe, Herr. Mit dieser freimachenden Liebe, Herr. Mit dieser heilenden Liebe, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr. Und wir preisen dich, dass deine Liebe hier ist. Oh, dass deine Liebe hier ist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Also sein Reich besteht nicht in Worte machen, sondern sein Reich besteht in dieser Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und wir müssen uns verbinden mit dieser Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft, sagt das Wort Gottes, macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig durch den in uns wohnenden Geist. Das heißt, sie heilt unsere Krankheiten. Sie setzt uns frei von unseren Gebundenheiten. Es ist dieselbe Kraft. Nur verbinde dich mit dieser Kraft. Und sie wird wirksam durch die Liebe. Sie wird wirksam durch die Liebe. Jesus war innerlich bewegt über die Kranken. Er war innerlich bewegt über die Verlorenen und er heilte sie und er befreite sie und er rettete sie aus Liebe, aus Liebe. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Liebe hier. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Und ich habe eine Frau gesehen und da ist es so, das geht vom unteren Rückenbereich, oberer Beckenbereich aus und es ist so, dass es in die Beine reinzieht, bis in die Füße und da ist auch Taubheit teilweise in deinen Füßen und es bewirkt, dass du immer wieder oder vielleicht auch akut eingeschränkt bist, auch in deiner Gehfähigkeit. Und Gott möchte wirklich mit seiner Kraft in dein Innerstes kommen. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach ganz schnell zu mir nach vorne. Wenn dich das betrifft, ich habe noch jemand Zweites gesehen bei dir. Okay, Taubheit auch in den Füßen. Ja. Okay, danke Jesus. Danke Jesus für deine Kraft. Oh, es sind mehrere. Okay, Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus für deine Kraft. Oh, hast du Schwierigkeiten beim Laufen? Das heißt, du kannst jetzt nicht rennen oder so. Pass auf, was jetzt passiert. Du wirst heute hier rennen. Okay. Halleluja. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, Herr. Herr, die jetzt diese Wirbel, Sehnen, Nerven und Bänder in die Ordnung Gottes bringt, Herr, im gesamten unteren Rückenbereich und auch in der Hüfte, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, dass alles hier in die göttliche Ordnung kommt jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Macht mal da ein bisschen den Gang frei. Macht mal da einen Gang frei. Halleluja. Jetzt pass auf. In Jesu Namen. Ich befehle dir jetzt zu laufen. In Jesu Namen. Amen. Wie du nie zuvor gelaufen bist. Jetzt lauf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm zurück. Komm zurück. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Zieh mal die beiden Beine hoch. Ja, Amen, hast du ein Problem im Knie, da kommen wir auch noch dazu, da hatte ich auch noch ein Wort dafür, aber jetzt, wie ist es mit dem Laufen? Gut, Halleluja. Der Hallux tut nicht mehr weh. Reiß den Herrn. Okay, das heißt, so gerannt, wie du jetzt bist, wie lange bist du nicht so gerannt? Ich konnte auch die Treppen nicht. Du konntest auch die Treppen nicht laufen. Also, wie lange ist es her, dass du so gerannt bist? Seit Weihnachten bist du nicht mehr so, ging es nicht mehr. Und jetzt geht's wieder. Halleluja. Pass mal auf, mit dem Knie, weil ich hatte ein Wort, ein spezifisches Wort, ich habe es mir hier notiert, in Bezug auf dem Knie. Ja. Ist es so, dass, hattest du da mal eine OP oder sowas drin? Nein, nee. Nein, das ist auch, ich denke, es ist. Aber es ist eingeschränkt in der Bewegungsfähigkeit. Furchtbar. Ja, okay. Pass auf, ich lege mal meine Hand noch da drauf und dann wird es auch mit dem Knie jetzt anders. Amen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine heilende Kraft jetzt. In Jesu Namen. Jesus. Jetzt in die Ordnung Gottes. Frei und los. Frei und los. Halleluja. Halleluja. Jetzt bewegst du nochmal. Wie ist es jetzt? Ja, tut es noch weh? Okay, dann geh nochmal drauf. Kein Problem. Halleluja. Wie lange hast du das? Seit Weihnachten. Auch seit Weihnachten. Okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frei und los. Oh, durch den ganzen Körper durch. Halleluja. Halleluja. Ist da noch jemand, der nicht laufen konnte? Auch bei dir, ja? Komm mal gerade da rechts von mir. Stell dich mal rechts von mir. Stell dich mal da hin. Halleluja. Weil da ist die Herrlichkeit Gottes. Lass einfach mal die Herrlichkeit Gottes über dich gehen. Über dich drüber. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ich sage jetzt auch in dem Namen Jesus, jedes Trauma verlässt dich. Jeder Schmerz auf der Seele verlässt dich. In Jesu Namen kommt jetzt raus. Oh, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist der Herr, unser Arzt, Jesus. Halleluja. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Frei und los. Jeder depressive Geist verlässt dich. In Jesu Namen jetzt raus. Jede Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. In dem Namen Jesus. Danke, Herr, für deine Liebe. Sie, deine vollkommene Liebe, Herr. Treibt jede Furcht aus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt auch diese Wirbelsäule in die Ordnung Gottes kommt hier. Halleluja. Alles, was auch in die Beine reingegangen ist, Herr. Danke, Vater, für göttliche Ordnung jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auf, dreh dich mal um. Dreh dich mal gerade um. Mach mal ein bisschen Platz. Halleluja, lauf einfach mal so schnell du kannst. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Komm wieder zurück, Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Merkst du eine Veränderung im Laufen? Es wird leichter. Da merkst du es im Fuß noch, ja. Aber von hier oben her, das ist jetzt, ja, preist den Herrn. Danke Jesus. Danke Herr, dass es durch den ganzen Körper durchgeht, Herr. In Jesu Namen, Herr, bis zu den Fußsohlen, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Wo waren die anderen mit G-Einschränkungen? Kommt einfach ganz schnell zu mir. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Oh, für Wiederherstellung, Herr. In dem Namen Jesus, deine kreative Kraft, die Nerven, die Bänder, die Sehnen. Jede Taubheit geht raus aus den Füßen. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bei dir auch? Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Kraft. Ja, bewege es, genau, genau. Wenn die Kraft reingegangen ist, dann bewege es in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Wow, Jesus. Was sagst du? Ja, der Rücken, genau. Halleluja. Okay, pass mal auf, weil hier sind jetzt auch so viele mit Knieproblemen gleichzeitig. Jetzt pass mal auf. Alle im Raum, wenn du irgendwo Bewegungseinschränkungen in deinem Körper hast, Schmerzen hast beim Bewegen eines Gelenkes, einfach steh einfach mal auf im Raum und streck dich gerade mal jetzt aus, wenn du im Raum bist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Oh, in dem Namen Jesu Christi schenke ich jetzt all diese Schmerzen in dem Namen Jesus. Und ich befehle diesen Schmerzen, jetzt diese Körper zu verlassen, in dem Namen von Jesus. Oh, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, ich befehle in dem Namen Jesu Christi, jeder Bewegungseinschränkung jetzt, diese Söhne und Töchter zu verlassen, überall hier im Raum, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. So, und jetzt in dem Namen Jesu Christi danke ich dir, Vater, Herr, für vollkommen normale Bewegungsfähigkeit und Schmerzfreiheit. Jetzt in Jesu Namen. Und jetzt pass auf. In Jesu Namen. Jetzt. Beweg einfach etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ja, in Jesu Namen. Schau einfach, was sich verändert hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, genau, probierst die Treppen. Genau, gehst raus und probierst die Treppen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Wer merkt alles, dass die Schmerzen zurückgegangen sind, entweder ganz stark oder die Bewegungseinschränkung weggegangen ist? Wink einfach mit der Hand. Bei dir, überall hier im Raum. Halleluja. Gib mir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Was war bei dir? Glühender Rücken. Wie ist es jetzt? Okay, beweg's einfach. Renn mal ein bisschen. Lass mal ein bisschen Platz, dass ich auch mal ein bisschen rennen kann. Halleluja. Danke, Jesus. Renn, renn, renn, renn, renn. Nicht geh, sondern renn. Renn. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Ja, ja, ja, ja, ja, genau, genau, genau. Halleluja. Halleluja. Wie ist es? Halleluja. Fress den Herrn. Die Beine müssen noch dünner werden. Okay, ja, das. Okay, das ist noch Wasser. Das Wasser. Okay, ja, das muss auch gehen. In Jesu Namen. Du hattest einen Unfall gehabt. Okay. Ich hatte gesehen im Geist, ich hatte das Datum 27.05.2023 gesehen und ich glaube, dass es jemand gibt und da ist an diesem Datum wirklich was Einschneidendes passiert, worunter du jetzt noch leidest. Am 27.05. letztes Jahr müsste es gewesen sein. Entweder ein Unfall oder irgendetwas Einschneidendes, was passiert ist, worunter du jetzt noch leidest. Wen betrifft es? Du darfst einfach zu mir nach vorne kommen, wenn dich das betrifft. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, wow, danke, Jesus, für Wiederherstellung. Danke, Jesus, für vollkommene Wiederherstellung. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Wer hat noch gemerkt, dass die Schmerzen weggegangen sind oder ganz zurückgegangen sind? Was ist bei dir passiert? Okay, und jetzt ist jetzt weg. Halleluja. Preist den Herrn. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Ich hatte schon den Schmerz und die sind jetzt gerade komplett weg. Die sind jetzt weg. Halleluja. Nicht nur gerade, sondern für immer. Amen. Amen. Wie lange hattest du das? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Und jetzt sind sie weg. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hat noch gemerkt, dass jetzt die Schmerzen zurückgegangen sind oder verschwunden sind? Was war bei dir? Am rechten Ellenbogen und jetzt sind sie weg? Ist besser geworden. Halleluja. Okay, dann stell dich drauf. Was besser geworden ist, heißt, die Heilungskraft Gottes ist reingegangen. Gott ist am Wirken. Stell dich drauf. In Jesu Namen. Bevor der Gottesdienst zu Ende ist, ist es ganz weg. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Okay, bei wem hat sich's noch verändert? Was ist passiert? Bei deinem Rücken. Was war bei deinem Rücken? Ischiosakralgelenk. Und jetzt ist weg. Preis den Herrn, danke Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich hatte noch jemanden gesehen und du hast ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse und Gott möchte dich heilen und berühren. Ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Komm ganz schnell nach vorne. Gott möchte dich heilen. Ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Ich sag mal kurz ein paar Sachen, die ich gesehen habe, was Gott noch tun will heute Nachmittag. Und zwar habe ich gesehen, etwa 4 Personen mit Tinnitus. 4 Personen mit Tinnitus-Problemen. Und Gott möchte dich heilen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ihr seid die Tinnitus? Bauchspeicheldrüse. Okay. Du hast auch Schmerzen? Ist aber kein Krebs oder so? Nein. Sondern einfach... Okay, einfach eine Funktionsstörung. Halleluja. Danke, Jesus, für deine heilende Wunder. Oh, Kraft. In Jesu. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wegen was bist du hier? Auch Bauchspeicheldrüse. Und ein Tinnitus. Okay, wer ist alles mit Tinnitus? Ich habe 4 Personen gesehen mit Tinnitus. 1, 2, 3, 4. Okay, stellt euch hierher. Stellt euch hierher. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was denn? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass jetzt diese Tinnitus verstummt in Jesu Namen. Jetzt verstummt. Verstummt in Jesu Namen. Jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wow, jetzt verstummt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Verstummt in Jesu Namen. Halleluja. Ich habe jemanden gesehen und du hattest einen Hörsturz gehabt und aufgrund dieses Hörsturzes hörst du auf einem Ohr nicht richtig. Wen betrifft das? Komm ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Ein Hörsturz und du hörst auf einem Ohr nicht richtig. Ein Hörsturz und du hörst auf einem Ohr nicht richtig. Ist das jemand von euch? Du, okay. Ja, das mag sein, ja. Aber du hörst auf einem Ohr gut und auf dem anderen nicht. Ja, aber alles bringt auf einem schlechter. Aha, auf dem hörst du schlechter. Okay, also pass mal auf. Halt mal erstmal das schlechte Ohr zu. Dann hast du den Vergleich. Das ist das bessere Ohr? Ja, okay. Halte das mal zu. So, das ist weniger? Weniger. Okay, pass auf. Ich bete für das Ohr. In dem Namen Jesus befehle ich jetzt, diesem Ohr zurückzukommen in die Ordnung Gottes, in der es war, bevor es diesen Hörsturz gegeben hat. Ich nehme dieses Ohr jetzt im Raum des Geistes in der Zeit zurück, in den Zustand, in dem es war, bevor dieser Hörsturz war. Und ich sage jetzt, Ohr, funktioniere normal in Jesu Namen. Genau, jetzt schnalzen wir. Erst das, pass auf, halt das Ohr zu, weil sonst hast du nicht den Vergleich. Das ist das gute Ohr, ja? Okay, jetzt halt das Ohr zu. So, ist es jetzt? Jetzt ist es ziemlich gleich. Noch nicht ganz, aber ziemlich gleich. Halleluja. Das heißt, wir sprechen ein zweites Mal rein, dann wird es voll ganz. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Jetzt komplettiert. In Jesu Namen. Genau, jetzt machen wir wieder den Test. Er kennt es jetzt schon, er weiß schon, wie es geht. So. Jetzt ist gut. Preis den Herrn, Amen. Halleluja. Jetzt hast du noch ein anderes Problem, okay. Schulterschmerzen hat er auch. Okay, pass auf, wir müssen dem Heiligen Geist folgen, was er sagt. Wer war die Person mit dem... War noch jemand mit Tinnitus? Ihr wart noch mit Tinnitus? Okay, pass auf, weil dann bete ich erst, weil wir sind gerade noch bei den Ohren. Zu dir kommen wir auch nochmal. Halleluja. Komm her, kommt alle her mit dem Tinnitus. In Jesu Namen. Tinnitus. Verstumm. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. In Jesu Namen. Wer war noch Tinnitus? Danke, Vater. Stumm. Ihr müsst jetzt einfach das testen auch mit dem Tinnitus. Ich weiß, es ist, wenn es hier so laut ist, ist nicht so ganz einfach. Manche Sachen muss man im Stillen testen. Aber wenn du es testen kannst, dann test es einfach und dann sag mir, was passiert ist, okay? Halleluja. Da hatte ich schon gebetet. Du warst auch noch Tinnitus. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, da ist es. Ja, da ist es. Jesus. Halleluja. Bei dir hat sich. Okay. Das musst du erstmal testen, wenn du in der Stille bist. Ne? Dann wirst du es richtig merken. Das kannst du hier noch schlecht testen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. ich sehe noch jemand, du bist hier und du hast zwischen 4 und 5 Dioptrien bei den Augen, aber es ist so, dass diese Dioptrien können nicht wirklich korrigiert werden, also nicht vollkommen korrigiert werden durch die Brille, weil da noch ein anderes Problem mit den Augen ist. Und Gott möchte wirklich diese Augenkrankheit wegnehmen, sodass du auch mit deiner Brille oder auch ohne deine Brille auf jeden Fall, dass das korrigiert wird. In Jesu Namen. Wen betrifft es? Bei dir. Du hast 4 bis 5 Dioptrien in den Augen. Hast du 4 bis 5 Dioptrien in den Augen? Weil das ungefähr. Ja. Okay. Ist jemand da? Ich bin gleich für dich. Ist jemand da? Du weißt genau, dass du zwischen 4 und 5 Dioptrien hast in deinen Augen bei dir. Ja. Und da ist gleichzeitig noch ein anderes Augenproblem. Ja, okay. Was ist das Augenproblem? Ein Glaukom. Das hatte ich nämlich auch gehabt. Glaukom habe ich auch notiert. Halleluja. Glaukom. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. In Jesu Namen, Herr. Die jetzt diesen Augeninnendruck normalisiert durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen und die Augen zurückbringt in die Ordnung Gottes. Danke, Vater. Hattest du verschwommen gesehen ein Stück weit? Durch das Glaukom? Okay, schau mal, wie ist es jetzt? Du hast deine Brille abgesetzt? Okay, pass mal auf, setz mal die Brille auf, weil ich hatte spezifisch, dass Gott wirklich dieses Verschwommene wegnehmen will. Wie ist es denn jetzt? Jetzt ist es klarer. Ja? Amen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich bete auch noch für dich. Nimm deine Brille ab. Ja. Okay, alles klar. Alles klar. Ich lege dir die Hand auf. In Jesu Namen. Danke, Vater. Für die göttliche Ordnung jetzt. In diesen Augen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich hatte noch jemanden gesehen und da war eine Knie-OP, aber irgendwie ist diese Knie-OP nicht richtig gelungen und du hast deswegen immer noch Probleme, immer noch Schmerzen. Ist bei dir? Ja, komm her. Okay, wie lange hast du das schon? 10 Jahre. Und es wurde operiert? Ja. Und funktioniert aber nicht richtig? Alle Schäden, okay, Halleluja. Okay, hast du dem Arzt schon vergeben? Ja. Okay. Oh, Vater. Schaut einfach auf Jesus. Wir sind im Raum des Geistes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, in dem Namen Jesus. Danke ich dir, Herr, dass du dieses Knie jetzt zurücknimmst, diesen gesamten Kniebereich. Ganz entspannt. Jetzt zurücknimmst in der Zeit. 10 Jahre war das, ne? Ja, ich nehme es jetzt zurück in der Zeit um 11 Jahre zur Sicherheit. In Jesu Namen. Dass es in den Zustand kommt, in dem es vor 11 Jahren war. In Jesu Namen. Jetzt bewegst du mal. Fühlt sich das an? Gut, super. Ja, bewegst mal weiter. Du hast bloß deine Schuhbändel offen, deswegen musst du aufpassen, dass du nicht drauf trittst. Halleluja, preis den Herrn. Was möchtest du, dass Gott für dich tut? Reflux, komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Leg deine Hand da drauf. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, Herr, dass dieser Reflux jetzt in die Ordnung Gottes kommt, Herr, sämtliche Körpersäfte, Herr. Oh, in dem Namen Jesus. Vater, danke, Herr, dass du auch von ihrer Seele jetzt jedes Trauma wegnimmst, Herr. Jede Last, die noch draufgelegen hast, alles, was auf den Nervenzellen auch lag, Herr, in dem Namen Jesus. Es geht jetzt runter und verlässt dich jetzt in dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ja, genau, atme mal aus. Oh, frei und los. Frei und los. Die Kraft Gottes ist hier. Jemand im Raum wird geheilt von immer wiederkehrenden Koliken. Koliken, ich weiß nicht, Darmkoliken, Magen, Gallenkoliken oder was auch immer das ist. Du wirst geheilt, gerade jetzt, in Jesu Namen. Leg einfach deine Hand auf die Stelle, wo immer wieder die Schmerzen sind, und du wirst geheilt, gerade jetzt, da wo du bist, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Ja, ich habe noch jemanden gesehen mit einem Zwerchfellproblem. Ein Zwerchfellproblem. Gott heilt dich auch. Halleluja. Da? Okay, bist du das? Leg einfach, oder ja, genau, du kannst da rauskommen. Und dann leg einfach mal die Hand auf die Stelle. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. Genau, leg einfach die Hand auf die Stelle. Ja, genau, da, wo du bist. In Jesu Namen. Wow, hier ist jetzt Freiheit. Hier ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Hattest du Schmerzen gehabt hier auch? Ja. Ja. Wie ist es denn jetzt? Frei. Frei. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Herr, dass du auf das Zwerchfell jetzt kommst mit deinem Geist und mit deiner Kraft, Herr. Danke, Vater, Herr, dass es in die göttliche Ordnung kommt jetzt, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich habe noch den Namen Elvira gehört. Elvira, den Namen Elvira. Ist jemand da, du heißt Elvira zufällig? Halleluja. Du heißt nicht Elvira, ne? Okay. Halleluja. Kann es sein, dass jemand für eine Person, die Elvira heißt, spezifisch betet, für ein spezifisches Wunder? Vielleicht ist die Person selber nicht hier, aber du betest für diese Person. Ha? Weil ich habe diesen Namen gehört. Elvira, Gott möchte eine Elvira berühren. Wenn du für eine Person gebetet hast, spezifisch um ein Wunder, die Elvira heißt, dann komm einfach nach vorne, sag mir einfach Bescheid und dann beten wir für die Elvira. In Jesu Namen. Und ich habe da noch gesehen, ein Kind, das ist wahrscheinlich auch nicht hier, aber ein Kind mit einem Thoraxproblem. Okay, ist sogar hier das Kind. Ah, ist dein Kind. Okay, alles klar. Bring sie nach vorne. Bring sie nach vorne, ja. Halleluja. Okay. Na du. Okay. Nimm sie mal hoch, ja, genau. Halleluja. Was ist mit dem Thorax das Problem? Okay, schon, das ist chronisch quasi. Okay, durch hier. Seitdem ist es ein Problem. Okay, und die Ärzte sagen, der Thorax, da ist das Problem. Okay, geht nicht weg. Okay, danke, Vater. Danke, Vater, für deine Gegenwart und deine Kraft. Ja, danke jetzt, Herr, für deine Liebe. Danke, dass du meine kleine Schwester jetzt berührst mit deiner Liebe. Und dass dieser Reizhusten weggeht. Dass jede Folge von diesem Virus weggeht, dass dieser gesamte Bereich vollkommen frei wird. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Ist warm? Ist gut? Fühlt sich's gut an? Da? Fühlt sich's gut an? Ja, super. Super. Schön. Halleluja. Amen. Jesus liebt dich, kleine Prinzessin. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand hat noch, ich sage einfach noch ein paar Dinge, einfach, die Gott berühren möchte. Und wenn dich das betrifft, dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Zögere nicht, wenn dich das betrifft. Ich habe noch gesehen, jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe jemanden gesehen mit einem Herzproblem, wo die Adern, die Venen, die Herzklappen teilweise auch Probleme haben. Es können zwei Personen auch sein. Das habe ich gesehen. Ich habe gesehen, jemand, ich glaube, da ist es so, ich habe die Zahl 2, 3, 4, 3 gesehen. Und es, ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Zahl ist, die mit deiner Kreditkarte in irgendeiner Form zusammenhängt. Weil ich habe ein Bild gesehen, auch für dich, wie du einen Leiterwagen gezogen hast. Und irgendwie ist es so, da ist so eine finanzielle Last auf dir. Und es ist so, dass du dachtest, okay, ich muss halt mein Päckle tragen. Das muss ich halt den Rest vielleicht meines Lebens oder über mehrere Jahre einfach mit mir ziehen. Aber Gott sagt dir heute Nachmittag, ich habe Wege der Wunder. Ich habe Wege, wo Menschen keine Wege haben. Und er möchte dich berühren und er möchte durch diese Wunderkraft in dein Leben initiieren für diesen Bereich, dass du ihm ganz neu vertraust und ganz neu glaubst für diesen Bereich. Wenn dich das betrifft, komm einfach hier zu mir nach vorne und dann lass dir kurz die Hand auflegen. Halleluja. Danke, Jesus. Dann habe ich noch eine Prostataschwellung oder Vergrößerung. Ich habe eine Laktoseintoleranz. Ja, jemand wird geheilt von Laktoseintoleranz. Und meine Frau hatte den Eindruck, dass jemand ein ganz geliebtes Tier hat, nämlich ein Meerschweinchen. Und Gott möchte auch das Meerschweinchen berühren. Halleluja. Gott liebt auch Tiere. Amen. Wenn du eine dieser Sachen, wenn es eines davon für dich ist, komm einfach nach vorne, okay? Und ich frage einfach nur ganz kurz, für was es ist, und dann lege ich dir die Hand auf, okay? Halleluja. Weil du hast die Zahl 2343, okay, bei der Kreditkarte. Mhm. Warte mal. Pass auf, erzähl. Ich habe gedacht, ich muss das ein Leben lang tragen. Und ich bin schon fast 71 und habe gedacht, okay, ich sterbe und dann müssen es meine Kinder weitertragen. Okay. Und ich möchte, dass und das sind Schulden, oder? Mein Versorger wird, ja, dass Amen. Ich das den Kindern. Und die Zahl 2343 ist bei deiner Kreditkarte, ein Teil deiner Kreditkartennummer. Ja, Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Du musst dein Päckchen nicht tragen. Amen. Das sagt dir Gott damit, in Jesu Namen. Sondern ich sage jetzt, heute wird das Joch von deiner Schulter genommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich rufe das Erlassjahr Gottes aus über dir. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Erlassjahr Gottes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Vier Doktrin bei der Kurzsichtigkeit. Okay, jetzt du hast die weitsichtige Brille. Okay. Aber ich habe Probleme auch von der Sonne her. Da. Okay. In Jesu Namen, nimm deine Brille ab. Ich lege kurz die Hand drauf. In Jesu Namen, danke Vater für deine Kraft. Halleluja. Die jetzt reingeht. In Jesu Namen. Wegen was bist du hier? Prostata. Leg deine Hand einfach auf den Bereich. So, ja. In Jesu Namen, danke Vater, dass jetzt die göttliche Ordnung heilt, einkehrt in diesen Körper, in dem Namen Jesu Christi. Und Herr, dass der Arzt es sich nicht erklären können wird, weil normalerweise sagen die Ärzte, kleiner wird sie nicht mehr. Ich setze dein Wunder frei, Herr. Deine Kraft. Oh, Jesus. Halleluja. Wie machst du? Schilddrüsenunterfunktion. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke für deine Kraft. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Jetzt in dieser Schilddrüse. In Jesu Namen. Auch Prostata. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine göttliche Ordnung. Jetzt, die da hineinkommt, Herr. Göttliche Ordnung. Oh, ich sehe wirklich die Engel, wie wenn sie so abschaben würden. Abschaben an den Seiten in Jesu Namen. Oh, danke, Vater, für dein Werk. Halleluja. Irgendwas bist du noch? Danke, Jesus. Göttliche Ordnung in der Schilddrüse. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Irgendwas bist du? Ha? Auch? Alle Schilddrüsen? Okay, pass mal auf. Halt mal das kurz. Komm mal her. In Jesu Namen. Danke, Vater. Diese Schilddrüsen jetzt in die göttliche Ordnung kommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Irgendwas bist du da, mein Freund? Hä? So kurzes Bein. Davon habe ich aber nichts gesagt, oder? Hast dich einfach eingeschmuggelt. Okay, ich komme zu dir. Ja. Irgendwas bist du? Hä? Herz, genau, Vorhofflimmern. Okay, Halleluja. Leg mal deine Hand da drauf. Danke, Jesus. Du kannst da bleiben mit dem zu kurzen Bein. Ist schon okay, du kommst schon dran. Halleluja. Oh. Ah, danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Kraft Gottes ist hier. Göttliche Funktion für dein Leben. Ich sehe im Geist, es gab in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob es einmal war oder mehrmals war, aber es war sowas, wie wenn so massiv was gegen dein Herz gekommen wäre, das ist jetzt seelisch, wo du wirklich so wie innerlich, oh, zurückgeschreckt wärst und dich dann so zurückgezogen hast innerlich. Ja, kann das sein? Gott möchte dich nicht nur in deinem Körper heilen, sondern auch in deiner Seele. Beides hängt oft zusammen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr. Pass mal auf, sprich mir mal nach. Sag, in dem Namen Jesus vergebe ich dieser Person oder diesen Personen, die gegen mich gekommen sind. Ich segne sie jetzt in dem Namen Jesus. Ich bedecke sie mit dem Blut Jesu Christi. Und in dem Namen Jesus bitte ich dich um Vergebung, Jesus, wo ich mein Herz zugemacht habe an einem bestimmten Punkt, wo ich mich zurückgezogen habe, wo ich nicht mehr vertraut habe. Ja, es tut mir leid. Danke, dass du jetzt mein Herz heilst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Irgendwas bist du da? Okay, das hatten wir vorher schon. Okay. Wegen was bist du? Herz. Okay, leg deine Hand auf dein Herz. Wer ist alles wegen dem Herz da? Wir auch. Leg deine Hand auf das Herz. Leg deine Hand auf das Herz. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft jetzt auf diesen Herzen. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung jetzt in diesem Herzen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Göttliche Ordnung. Ist jemand von denen mit dem Herz, wo irgendwas mit Stents auch im Gespräch war, irgendwie vom Arzt her oder sowas, mit Stents irgendwas? War da irgendwas? Okay, ist gar nicht mehr möglich. Okay. Können Sie nichts tun. Oh, in Jesu Namen, Vater, ich setze jetzt ein komplett neues Herz frei. In Jesu Namen, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Ein komplett neues Herz durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Aus dem Himmel. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Irgendwas bist du? Okay. Okay, also ich bete jetzt nicht für alle Dinge, die irgendjemand hat, sondern wirklich genau spezifisch das, wo ich die Worte der Erkenntnis hatte. Die anderen Sachen, wir werden gleich hinterher noch eine Runde haben, wo wir beten. Hat jemand noch auf ein spezifisches Wort der Erkenntnis reagiert von euch jetzt? Okay, bei dir, was? Prostata auch. Okay, leg die Hand drauf. Wegen was bist du gekommen? Okay, das ist eine andere Sache. Da hatte ich kein Wort dafür gehabt, spezifisch, aber wir beten nachher für alle Sachen. Okay, du legst die Hand auf die Brust. Da war noch jemand wegen einem spezifischen Wort der Erkenntnis? Hä? Also, der nicht hier ist. Nee, als stellvertretend machen wir jetzt auch nicht, sondern jetzt setze ich hier die Kraft Gottes frei in Jesu Namen. Danke, Vater. Göttlich. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Herr, für deine Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Junger Mann, komm mal her. Komm mal her. Setz dich da mal auf den Stuhl. Tu dir mal einen Stuhl her. Halleluja. Genau. So, gib mir mal die beiden Beine. Nee, pass auf, mach den Stuhl so schräg, so quer rüber, dass die Leute es sehen können. Welches Bein ist denn kürzer bei dir? Das linke ist kürzer. Okay, dann kannst du so rum weiter drehen. Steh mal auf. Ja, weiter drehen. So. Okay, das linke ist kürzer. Okay, lass sehen. Das ist von Geburt an, oder? Weiß ich nicht. Rutsch mal ganz nach hinten, damit man es genau sehen kann. Einfach mit deinem Rücken so richtig nach hinten. Ja. So, genau. Okay. So, etwas. Okay, ja, ist deutlich kürzer, ja. Mhm. Okay, hier sieht man es auch. Okay, lass ganz locker. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt, beziehungsweise ich muss dich jetzt noch fragen, möchtest du denken, dass das Kürzere länger wird oder das Längere kürzer? Lieber länger. Lieber länger. Okay. Du bist noch am Wachsen. Ha? Halleluja. Oh, da kommt schon. In Jesu Namen, danke Vater. Danke Vater für die göttliche Ordnung. Halleluja. Danke Jesus. Du bist schon da. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, gib mir die 5. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Auch hier mit dem Herz noch. Danke, Jesus. Danke, Vater. Oh. Gott ist gut. Er kennt dein Herz. Er weiß alles. Was das Geniale ist, er weiß alles über uns und trotzdem liebt er uns. Das ist der Hammer, gell? Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Kraft. Seine Frau, oder? Danke, dass du die ganze Familie segnest. Danke für göttliche Ordnung in allen Herzen. Atem und auch vom Herzen, oder? Das weißt du nicht. Leg deine Hand mal auf deine Hand. Danke, Jesus. Seine wunderwirkende Kraft ist hier. Schau, wenn du irgendwo hier im Raum bist und da ist irgendein Problem in deinem Körper oder auch in deiner Seele, dann streck dich einfach gerade jetzt aus, weil seine Gegenwart ist hier, seine Liebe ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Und Herr, wir sagen jetzt, dein Reich kommt. Dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Preise dich, Herr. In Jesu. Danke für die Engel. Danke für die Engel. Halleluja. Halleluja. Danke für die Engel auch hier im Raum, Herr. Danke, Heiliger. Ich hatte noch den Eindruck, dass jemand hier ist und du bist auf dem Weg in Richtung Leiterschaft. Das heißt, du bist noch nicht wirklich in Leiterschaft, aber du hast eine Berufung für Leiterschaft, auch in der Gemeinde Jesu, und du hast auch die Vision für Leiterschaft, du bist aber in der Entwicklung. Und Gott möchte dir heute Nachmittag wirklich eine Zuteilung seiner Kraft geben, für den Auftrag und für den Dienst, den er für dich hat. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell zu mir hierher. Einfach da, Herr. Ja, komm her zu mir, wenn dich das betrifft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, weil wenn er beruft, den rüstet er auch aus. Und sein Reich besteht nicht im Worte machen, sondern sein Reich besteht in Kraft. In Kraft. Wow. Touch. Jesus. Halleluja. Halleluja. Jesus. In Kraft. In Kraft. Brauchen Ordner da. In Kraft. In Kraft. In Kraft. In Kraft. In Kraft. In Kraft. In Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei dir auch. Halleluja. Danke, Jesus. Sein Reich steht nicht in Worte machen, sondern in Kraft. Es ist nicht unsere Verstandeskraft, die andere leitet, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist die Kraft Gottes. Und der Geist des Herrn kommt auf dich jetzt mit einer übernatürlichen Befähigung. Oh, Jesus, Halleluja. Übernatürliche Befähigung. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Danke, Herr, für übernatürliche Befähigung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr seid alle wegen Leiterschaft da. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, Jesus, touch, touch, Halleluja, touch, touch, touch. Oh, touch, touch. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus, Amen. Amen, reißt den Herrn, Halleluja, Gott ist gut. Danke, Jesus, ihr dürft Platz nehmen. Wir sind im Raum des Geistes. Weil es ist wichtig, wenn du dich auf Gott einlässt, ist wichtig, dass du lernst, deinen Verstand zu kontrollieren. Es ist wichtig, dass du lernst, auf die Ebene des Geistes zu kommen und rausgehst von der Ebene des Verstandes. Das ist der größte Mangel im Leib Christi, das Leben im Geist. Wir wissen so viel. Wir wissen so viel. Gerade wir Deutschen, wir wissen so viel. Manchmal zu viel. Und ich habe nichts gegen Verstand, sondern es gibt Situationen, da brauchst du deinen Verstand. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, ist wichtig, dass du lernst, deinen Verstand zu kontrollieren. Amen. Weil die Wunder und das Wirken Gottes wirst du nicht mit deinem Verstand erfassen. Also überleg nicht, wie der Heilige Geist heute auf dich kommt, wie der Heilige Geist es macht, dass er mit dem Wunder in dein Leben kommt. Also manchmal sind wir so fixiert, du denkst jetzt vielleicht, oh, ich habe gesehen, okay, wenn er den Leuten die Hände auflegt, dann passiert was. Und jetzt denkst du, gut, ich muss ihn einfach nur dazu bringen, dass er mir auch die Hände auflegt. Aber ich sage dir, du verpasst das Entscheidende. Weil es ist keine Methode, verstehst du? Es ist nicht eine Sache, sondern es ist dein Vertrauen in Gott, dein Vertrauen auf seinen Geist. Und weißt du, er kann dich heilen, während du einfach hier sitzt und dem Wort zuhörst. Amen. Ich spüre gerade, dass jemand da ist und du hast tatsächlich beim Sitzen normalerweise relativ schnell Probleme, dass du Schmerzen kriegst. Aber du wirst jetzt merken, dass du diesmal, du sitzt hier und du kriegst keine Schmerzen. Amen. Wenn es auffällig wird, sodass du merkst, okay, hoppla, das ist jetzt wirklich ganz anders als sonst, dann darfst du dich gern melden nach während der Predigt. Und sagen, boah, normalerweise müsste ich längst Schmerzen haben, aber irgendwie, ich habe keine Schmerzen. Halleluja. Also Gott wirkt auf tausend verschiedene Arten und Weisen. Amen. Gott ist Geist. Ich habe es am Anfang gesagt. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die seine Wege verstehen wollen, müssen sich auf die Wege des Geistes einlassen. Und die Wege des Geistes, weißt du, was ich liebe am Geist ist, er ist nie vorhersagbar. Er lässt sich nicht berechnen. Du kannst auch, weißt du, auch ich als Diener Gottes, ich kann nicht sagen, okay, was ich letzte Woche gemacht habe, wiederhole ich einfach nochmal. Weißt du, Gott macht nie etwas auf zwei gleiche Arten und Weisen. Gott ist unendlich kreativ. Er ist nicht ein Gott der Methode, sondern er ist ein lebendiger Gott. Und er möchte eine Beziehung zu uns haben. Es geht ihm um die Beziehung. Wenn es eine Methode gäbe, dann wären wir Deutschen Weltmeister in der Methode. Aber wir würden die Beziehung verpassen. Amen. Und deswegen lässt sich Gott nicht auf eine Methode festlegen. Halleluja. Preis den Herrn. Ich glaube, dass jemand nur hier ist und du leidest sehr stark. Eine Frau ist es. Du leidest sehr stark unter Haarausfall. Also du leidest. Ich weiß nicht, ob der Haarausfall sehr stark ist, aber du leidest sehr stark drunter, dass deine Haare irgendwie ausfallen. Ob sie sehr stark ausfallen oder weiß ich nicht, aber du leidest sehr stark drunter. Gott möchte dich berühren. Wen betrifft es? Streck deine Hand aus. Okay, danke Jesus. Sogar zwei. Danke Jesus jetzt für deine heilende Kraft, die jetzt wirkt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Seine Gegenwart ist hier. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Weißt du, wir als Kinder Gottes, das sollte uns klar sein. Wir haben eine völlig andere Art zu leben bekommen. Also Christsein, Christentum, ist nicht einfach ein Ethos, ist auch nicht einfach ein Trostpflaster, so für die, die halt Probleme haben. Irinas reiche Tanten haben immer früher zu uns gesagt, ja, als sie gehört haben, dass unser Dienst wächst und so weiter, haben sie gesagt, ja, es gibt ja auch viele Menschen, die Probleme haben. So wie wenn Menschen nur zu Gott kommen würden, wenn sie Probleme haben. Amen. Aber weißt du, Gott ist, jetzt sage ich was Schockierendes, Gott ist nicht gekommen, um unsere Probleme zu lösen. Gott ist nicht gekommen, um dein bisheriges Leben ein bisschen aufzupeppen und ein bisschen zu verbessern, sondern Gott ist gekommen, um dein altes Leben ohne Gott zu entsorgen. Entsorgen, ohne Mülltrennung. Amen. Zu entsorgen. Und dir ein völlig neues Leben zu geben. Amen. Das ist der Tausch, der am Kreuz stattgefunden hat. Früher gab es so ein Märchen, das wurde mir als Kind vorgelesen. Da ging es um, es war, glaube ich, ja genau, Aladdin und die Wunderlampe, richtig, da kommt es drin vor. Und da gibt es diesen Zauberer, der da sich so einen Trick macht, um an die Lampe mit dem Geist zu kommen. Und dann steht er so am Palast und sagt immer, tausche alte Lampen gegen neue ein. Tausche alte Lampen gegen neue ein. Ja? Weißt du, das ist das. Und wie gesagt, das hat nichts mit Geistern zu tun, sondern es ist einfach ganz glasklar das Evangelium. Wenn du wirklich mit Jesus leben willst, dann musst du kommen mit dieser Herzenshaltung. Tausche mein altes Leben gegen dein neues Leben. Amen. Nicht, hier ist mein altes Leben, Herr, hier ist mein bisheriges Leben, mach's ein bisschen besser. Nein, Paulus hat nicht gesagt, jetzt lebe ich besser als vorher, sondern er hat gesagt, jetzt lebe ich nicht mehr, sondern ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebt Christus in mir. Ein völlig neues Leben, eine neue Art zu leben. Eine neue Substanz zu leben. Weißt du, wenn wir sagen, neue Art zu leben, dann meine ich damit auch nicht einfach nur ein bisschen ethisch besser als andere. Ein bisschen mehr Werte oder so. Sondern es ist eine völlig neue Art zu leben. Amen. Ein Leben auf einer ganz anderen Ebene. Ein Leben wie Christus, so auch wir in dieser Welt. Amen. Wie von euch würden mir zustimmen, dass Jesus anders war? Ja? Du kennst vielleicht The Chosen, ja? Gewöhn dich an anders. Ja? Amen. Das ist das Motto. Ja? Jesus war anders. Er war nicht einfach normal menschlich. Du konntest ihn nicht menschlich einordnen. Du konntest ihn nicht menschlich einsortieren. Er hat immer wieder die Leute ja geradezu vor den Kopf gestoßen, weil sie dachten, oh, jetzt habe ich ihn verstanden. Und dann hat er wieder was gesagt, wo sie sagten, oh nein, das geht ja gar nicht. Gerade waren ihm die Massen so richtig gefolgt und waren so richtig begeistert. Und dann fängt er an und sagt, hey, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Und dann haben wir gesagt, was, jetzt will er uns in Kannibalismus führen oder was will er jetzt? Und viele haben ihn verlassen, weil sie ihn nicht verstanden haben. Dann hat er seine Jünger gefragt und hat gesagt, wollt ihr auch weggehen? Und nicht, dass sie ihn verstanden hätten. Sie haben ihn auch nicht verstanden. Ja, muss man ehrlicherweise sagen, sie haben ihn nicht verstanden, aber sie haben gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Das Leben, das Gott für dich hat, ist das ewige Leben. Und ich sage dir etwas heute Nachmittag, dieses ewige Leben beginnt nicht erst, wenn du stirbst, sondern es beginnt entweder hier auf der Erde oder es beginnt nie. Amen. Weil Johannes hat gesagt, so viele Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Mit anderen Worten, das ewige Leben ist für die, die Jesus hier auf der Erde aufnehmen. In dem Moment, wo Jesus in dich hineinkommt, kommt sein Leben in dich hinein. Er hat gesagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Dieses Leben ist das ewige Leben. Wenn jemand dich fragt und sagt, hast du ewiges Leben? Dann musst du wie aus der Pistole geschossen sagen können, ja, ich habe ewiges Leben, weil Jesus in mir lebt. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ewiges Leben hast, wenn du dir nicht sicher bist, wo du hinkommst nach deinem Tod, dann hast du diese neue Art zu leben noch nicht, sondern dann lebst du noch dein altes Leben und du hast dieser Tausch hat noch nicht stattgefunden. Römer 8, 16 sagt, dass der Geist Gottes, wenn er da ist, wenn er in uns drin ist, dann gibt er unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, dann wissen wir das. Dann haben wir Gewissheit. Nicht, weil wir so toll sind. Weißt du, ich weiß, dass ich das ewige Leben habe, nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so fromm bin oder so heilig bin oder so besonders bin, sondern ich weiß, dass ich das ewige Leben habe, weil ich Jesus Christus in mein Herz aufgenommen habe und mein altes Leben ihm gegeben habe, es hinter mir gelassen habe und ich jetzt sagen kann, hey, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Ein völlig neues Leben. Amen. 2. Korinther 5, Vers 17, das ist eine ganz starke Bibelstelle. Viele von euch kennen sie. Da heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Das heißt, eine Schöpfung ist eine Kreatur, etwas, was geschaffen ist. Es ist nicht, okay, ich habe hier ein Auto und es hat einen Platten, und dann wird es repariert und dann hat es keinen Platten mehr. Sondern das alte Auto ist verschrottet und hier ist ein neues Auto. Das ist neue Schöpfung. Amen. Das griechische Wort für neu, das hier steht, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es gibt im Griechischen gibt's mindestens zwei Worte für neu. Ein griechisches Wort für neu ist neos. Und Neos heißt so viel wie neu im Sinne von, okay, bei mir in der Garage steht jetzt ein neues Auto. Das heißt, es stand bisher nicht da, jetzt habe ich ein neues gekauft, steht das Auto in der Garage. Das Auto kann gebraucht sein, es kann 2 Jahre alt gewesen sein, als ich es gekauft habe, aber für mich ist es neu. Das ist das Wort Neos, ja, ein neues Auto, ja. Oder ich habe einen neuen Job zum Beispiel. Ja? Das ist einfach, ja, das heißt nicht, dass es diesen Job noch nie gegeben hat oder so, sondern es heißt einfach, okay, für mich ist jetzt neu, was ich jetzt mache. So, das ist Neos. Aber das Wort, das hier steht bei der neuen Schöpfung, ist Kainos. Und Kainos, ich habe euch das mitgebracht, Kainos wird definiert vom Griechischen her, Kainos ist neu im Sinne von noch nie da gewesen. Amen. Griechisch Lexikon. Noch nie da gewesen. Bisher nicht bekannt. Nicht erwartet. Das heißt, niemand hat damit gerechnet. Hast du das schon mal, vielleicht haben einige von uns das erlebt, als sie zu Jesus kamen, dass Leute um dich herum schockiert waren, was mit dir los ist. Gibt es da jemanden? Ja, das heißt, was ist jetzt mit dir los? Ja, weil das neue Leben in Christus ist etwas, was nicht erwartet wird. Etwas Unerwartetes, noch nie Dagewesenes. Neuartig heißt es auch. Ungewöhnlich, fremd. Mit dem Beigeschmack steht hier, mit dem Beigeschmack des Unerhörten. Das heißt, dein neues Leben, das du in Christus hast, hat den Beigeschmack des Unerhörten und des Wunderbaren. Das heißt, Kainos, das neu im Sinne von Kainos neu heißt so neu, dass du sagst, boah, dass es sowas überhaupt gibt. Dass das überhaupt möglich ist. Also das ist auch nicht nur irgendwie der neueste Mercedes oder so. Da gibt es ja viele davon. Also da gibt es einen Prototypen und dann gibt es viele neue Mercedese. Und dann sagst du, wow, ein neuer Mercedes. Aber weißt du, diese neue Schöpfung, dieses neue Leben, das du hast, ist so, wenn du sehen würdest, wie Gott und wie die geistliche, unsichtbare Welt dein neues Leben sieht, dann würdest du nur noch sagen, wow, ist ja unglaublich, ist ja der Hammer. Das heißt in der Bibel sogar, die Engel strecken ihre Hälse, um in dieses Geheimnis hineinzuschauen. Petrusbrief. Ja? Engel begehren, da hineinzuschauen. Für Engel ist es auch wow. Das muss uns klar sein. Die Engel können nicht von neuem geboren werden. Die sind Engel. Ja. Sind keine Menschen. Und für sie ist das Geheimnis der neuen Schöpfung sowas von wow, unerwartet, nie da gewesen. Unglaublich, dass die Bibel sagt, dass Engel begehren, dieses Geheimnis zu verstehen. Amen. Das bist du, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, was wir als Christen verstehen müssen. Wir haben eine andere Art von Leben bekommen. Amen. Ein Leben auf einer anderen Ebene, eine andere Dimension. Das ist eine andere Dimension. Nicht einfach nur, okay, wir sind einfach ein bisschen fröhlicher wie die anderen. Sicherlich auch, hoffentlich. Ja, also sauertöpfische Christen, ich weiß nicht. Amen. Wenn es in der Bibel heißt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn es in der Bibel heißt, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Dann komme ich nicht so richtig klar, wenn Christen so griesgrämig und sauertöpfisch daher schauen und sagen, oh, die ganze Welt liegt im Bösen. Ja, die ganze Welt liegt in den Bösen, aber du bist neu. Du bist die Antwort auf das Böse in dieser Welt. Amen. Die neue Schöpfung ist die Antwort. Also das heißt, in Jesaja 59, Vers 19 in der King James Version Übersetzung heißt es, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass am Ende der Zeit, und wir leben in dieser Zeit, weißt du, dass die Finsternis in der Welt zunehmen wird. Das ist kein Geheimnis, da muss man kein gewaltiger Prophet sein, um das zu wissen. Du brauchst nicht das neueste Wort zum neuen Jahr oder so. Oh, was sagt Gott für 2024? Die Finsternis nimmt zu. Ja, okay, das steht schon in der Bibel. Amen. Die Finsternis in der Welt nimmt zu. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, dass die Hand des Herrn einen Standard dagegen aufrichtet. Und dieser Standard ist nichts und niemand anders als die neue Schöpfung und damit du in Christus. Wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er der Standard, den Gott aufrichtet gegen die Flut des Feindes. Amen. Weißt du, die alte Schöpfung, das wissen wir, ist gefallen. Amen. Die alte Schöpfung ist gefallen durch die Sünde. Und weil sie gefallen ist, hat die Flut der Finsternis Einfluss bekommen auf die alte Schöpfung. Weil sie gefallen ist, ist Krankheit in diese Welt gekommen. weil die Schöpfung gefallen ist, sind dämonische Mächte in Autorität oder in Macht gekommen in dieser Welt. Weil sie gefallen ist, haben wir Kriege in der Welt und Hass und Streit und all diese Dinge und kaputte Familien und Herzschmerzen und was auch immer. Weil sie gefallen ist, ist die alte Schöpfung. Aber mit dir beginnt eine neue Zeit. Die neue Schöpfung tritt auf. Amen. Du bist in eine Zeit hineingeboren, in der die Finsternis stärker wird. Das ist normal. Aber mit dir ist ein Standard gekommen gegen die Finsternis. Mit dir ist eine neue Dimension von Leben in diese Welt hineingekommen. Mit dir ist die neue Schöpfung, der neue Himmel, die neue Erde, die Gott eines Tages komplett dieser Welt sozusagen, diese komplette sichtbare Welt würde ersetzen durch einen neuen Himmel und durch eine neue Erde. Aber durch dich hat diese Neuschaffung bereits begonnen. In dir. Du bist ja diese neue Schöpfung bereits. Du gehörst schon zu dieser neuen Schöpfung. Die Basisbibelübersetzung übersetzt 2. Korinther 5, 17, finde ich sehr, sehr interessant. Übersetzt es so und sagt, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Dann ist er schon ein Teil dieser zukünftigen Welt. Und jetzt sage ich dir was, in dieser zukünftigen Welt dominiert eben nicht mehr Krankheit. Amen. In dieser zukünftigen Welt dominieren nicht mehr dämonische Mächte. In dieser zukünftigen Welt herrscht nicht mehr der Teufel, sondern in dieser zukünftigen Welt herrscht die Liebe Gottes, herrscht die Autorität Gottes, herrscht die Kraft Gottes, herrscht die Freude Gottes, herrscht die Gesundheit Gottes, herrscht die Freiheit Gottes. Amen. In dieser neuen Schöpfung und damit in dir. Amen. In dir. Weißt du was? Ich sag's gern so, die neue Schöpfung hat Autorität und Herrschaft über all das, wo die alte Schöpfung keine Autorität und Herrschaft mehr hatte, weil sie gefallen ist. Amen. Sie hat Autorität und Herrschaft über all das, wo die alte Schöpfung keine Autorität und Herrschaft hatte. Wenn also zum Beispiel in der alten Schöpfung Geister von Angst unterwegs sind, die Menschen Panikattacken machen wollen, oder Geister von Depression im Luftraum sind, die Menschen niederdrücken wollen, chronisch depressiv machen wollen, wenn in dieser alten Schöpfung Verletzungen unterwegs sind, Menschen verletzen, Wunden schlagen in der Seele durch die Sünde letztendlich, durch Missbrauch, durch Ablehnung, durch Mobbing, durch was auch immer. Wenn Wunden geschlagen werden in der alten Schöpfung, weil der Feind in der alten Schöpfung Einfluss hatte, dann gilt für die neue Schöpfung, worüber die alte Schöpfung keine Herrschaft hatte, darüber hat die neue Schöpfung Herrschaft. Amen. Mit anderen Worten, die Traumata deiner Seele. Wir fangen mal mit der Seele an. Amen, weil Seele und Körper hängen oft miteinander zusammen. Die Traumata deiner Seele, von denen du es gefühlt, gemäß dem Gefühl der alten Schöpfung, ja, weil manchmal haben wir noch Gefühle der alten Schöpfung, obwohl wir schon neu sind. Aber das Gefühl der alten Schöpfung sagt dir, davon werde ich nie frei. Das werde ich nie los, das werde ich mein Leben lang nicht los. Psychologen sagen dir, wenn du als Kind missbraucht worden bist, sexuell missbraucht, dann hast du dein Leben lang damit zu tun. Aber ich sage dir, nicht die neue Schöpfung. Nicht die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung hat Herrschaft, wo die alte Schöpfung keine Herrschaft hatte. Mit anderen Worten, in der neuen Schöpfung und durch die neue Schöpfung, also durch dich, können wir Autorität nehmen über die Dinge, die unter dem Herrschaftsbereich dieser Finsternis unsere Seelen in der Vergangenheit belastet, gequält, zerstört, was auch immer in Ängste gebracht haben. Wir können über diese Dinge Autorität nehmen und sie müssen gehen. Amen. Deswegen sagt das Wort, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Du bist als neue Schöpfung nicht mehr dazu verdammt, das Produkt deiner Geschichte zu sein. Das Produkt deiner Kindheit, das Produkt deiner all der psychologischen Dinge, die vielleicht abgelaufen sind in deiner Seele aufgrund bestimmter Erlebnisse. Du bist nicht verdammt, ein Produkt davon zu sein. Und ich möchte wirklich, dass du heute wirklich dir das ergreifst und nimmst und sagst, nein, heute möchte ich wirklich das von Gott in mein Innerstes so hinein empfangen, dass ich von heute an nicht mehr die Person bin, die sich darüber definiert. Ja, ich bin die Person, die missbraucht worden ist. Ich bin die Person, die gemobbt worden ist. Ich bin die Person, die einfach all das erlebt hat und deswegen habe ich halt Probleme oder so. Nein, du bist bestimmt zu herrschen. Amen. Nein, die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe, sagt die Bibel, treibt jede Furcht aus. Panikattacken haben keinen Platz. Panikattacken dürfen dich nicht einfach mehr so attackieren. Du hast Herrschaft und Autorität. Amen. Das heißt, die neue Schöpfung hat eine ganz andere Position. Also entscheidend ist, was dir bewusst ist, was du glaubst. Der Teufel möchte immer genau wissen, was du glaubst. Also deswegen ist es tatsächlich so, manchmal treffe ich Christen, die sagen, ja, ich habe diese und jene Belastung und ja, und ich weiß es und dann habe ich dem Teufel schon geboten und ich habe befohlen und ich habe ihn angeschrien und ich habe das und das, aber immer noch bin ich nicht frei. Also der Punkt ist der, es kommt nicht auf deine Lautstärke an. Es kommt auch nicht darauf an, mit welcher Formel du den Teufel austreibst, sondern es kommt ganz schlicht und einfach darauf an, dass du glaubst, dass du der bist, der das Wort Gottes sagt, dass du bist. Und ich habe erlebt, dass Dämonen aus Menschen rausgegangen sind, einfach nur, weil ich gelacht habe. Einfach gelacht in dem Bewusstsein, hey Teufel, du musst sowieso gehen, weil der, der in mir ist, ist größer. Und die Teufel haben gesagt, wir gehen nicht. Und ich habe gelacht und gesagt, hahaha. Also wenn du lachst, dann bist du entspannt. Wenn der Teufel sieht, dass egal was für ein Theater er macht, du entspannt bleibst, dann weiß er, dass er verloren hat. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das heißt, es kommt darauf an, dass wir im Geist unsere Position einnehmen. Die neue Schöpfung muss ihre Position einnehmen. Du sagst, ja, warum ist es in der Welt, obwohl Jesus vor 2000 Jahren schon gekommen ist, warum sieht es in der Welt immer noch so aus? Ich sag dir, glaube ich, Gandhi war es, Mahatma Gandhi, der selber ja kein Christ war, aber er hat die Bibel gelesen. Und als er die Bibel gelesen hat, hat er gesagt, wenn die Christen nur einfach sich dessen bewusst wären, was in ihrem Buch steht, dann hätten sie Autorität und Macht, diese ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Aber sie wissen es nicht. Verstehst du, zu wenige wissen es. Nicht gar keiner, aber weißt du, deswegen sage ich das, weil Gott möchte wirklich diesen Standard aufrichten. Ich glaube, wir brauchen in unserem Land ganz dringend einen Standard der neuen Schöpfung. Amen. Wir brauchen nicht mehr verstandesauftrainierte Leute, die alle möglichen Expertenmeinungen haben und dies und jenes sagen und so und so und so, sondern wir brauchen Leute, die aus dem Geist heraus die neue Schöpfung in die alte Schöpfung hineinbringen. Amen. Und durch die wirklich die neue Schöpfung übernehmen kann über die alte Schöpfung. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gemeint. Herrschaft über die Seele. Da beginnt's. Mit der Herrschaft über die Seele beginnt's. Ich sag dir, wenn du gelernt hast, über deine eigene Seele zu herrschen, dann hast du schon viel gelernt. Amen. Und weißt du, ich sag nicht, dass unsere Seelen als neue Schöpfung nicht manchmal noch angegriffen sind. Verstehst du? Auch wenn wir neue Schöpfung sind, die Seele tickt manchmal noch hier auf der Erde. Sie ist in Verbindung mit dieser alten Schöpfung und deswegen fliegt sie manchmal was an. Ja, Martin Luther hat es so gesagt, er hat gesagt, ja, ich kann nicht verhindern, dass die Raben und Krähen über meinem Kopf fliegen. Aber, hat er gesagt, Ich kann verhindern, dass sie ein Nest bauen. Amen. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, weißt du, ich verspreche dir nicht ein Leben, in dem du nie wieder angegriffen sein wirst. Hier auf der Erde. Weißt du, deswegen sagt der Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, weil das wäre sowieso das Beste. Aber ich sage, das ist noch nicht das Beste für dich. Gott hat dich noch hier auf der Erde, weil er noch einen Auftrag für dich hat. Amen. Er hat dich als neue Schöpfung hier, um diese Welt zu verändern. Halleluja. Aber er hat dir nicht versprochen, dass du nie angegriffen sein wirst. Er hat dir nie versprochen, dass es keine Herausforderung geben wird. Er hat dir nicht versprochen, dass du nicht Verfolgung erleben wirst, dass du nicht abgelehnt werden wirst. Oh, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und da hat mich dieser andere Christ, der hat mich doch tatsächlich abgelehnt. So was kann es doch gar nicht geben in der Gemeinde. Jesus, da gehe ich nie wieder hin. Falsch, ja. Amen. Weißt du, auch in der Gemeinde Jesu gibt es noch Seelen, die nicht immer von Gott inspiriert sind. Amen. Aber weißt du, du kannst entweder dadurch bitter werden oder du kannst besser werden. Amen. Besser, besser. Besser, besser. Amen. Besser ist besser. Halleluja. Amen. Ja, indem du dir bewusst machst, hey, Gott hat mir nicht versprochen, dass ich nie abgelehnt werden werde, dass ich nie angegriffen werde, aber Gott hat mir als neue Schöpfung die Autorität gegeben über meine Seele und ich bestimme darüber, wie ich reagiere. Amen. Ich bestimme darüber, ob ich Anstoß nehme, ob ich sauer werde, ob ich bitter werde, ob ich mich zurückziehe, ob ich sage, oh, damit will ich alles nichts mehr zu tun haben, oder ob ich sage, hey, jetzt werde ich erst recht lieben. Amen. Halleluja. Jetzt werde ich mich erst recht freuen. Jesus hat gesagt, hey, wenn sie euch angreifen, anklagen, verfolgen und so weiter, um meinetwillen, dann freut euch und hüpft. Amen. Fühlst du dich immer so? Ich weiß nicht, wie von euch geht es so, dass sie morgens aufstehen und du fühlst dich schon so richtig zum Tanzen und zum Springen jeden Morgen. Jeden Morgen, Halleluja, ich darf wieder zur Arbeit gehen, es ist 6 Uhr, preist den Herrn. Die Seele fühlt sich nicht immer so. Deswegen ist wichtig, dass uns bewusst wird, wir haben eine völlig neue Art zu leben, ein völlig neues Leben bekommen. Und dieses Leben ist nicht auf der Ebene unserer Seele, sondern dieses Leben ist auf der Ebene des Geistes. Diese neue Schöpfung ist Geist. Und wir können uns entscheiden, als Kinder Gottes, wir können uns entscheiden, ob wir gemäß dem Geist leben wollen oder gemäß dem Fleisch. Wir können uns entscheiden. Das sagt die ganze Bibel. Dass nirgendwo in der Bibel findest du eine Rechtfertigung für die Aussage, ja, aber bei mir funktioniert das nicht. Ja, aber ich kann mich nicht entscheiden. Nein. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Wir haben Autorität. Wir als Leib Christi haben Autorität. Also wenn wir füreinander eintreten und wir werden gleich einfach auch wirklich in Befreiung und auch Heilung nochmal reingehen. Und weißt du, ich glaube, wir als Leib Christi, weißt du, im Leib Christi, wie es Gandhi gesagt hat, das ist eine solche Power. Die muss erst noch entdeckt werden. Die muss erst noch freigesetzt werden. Das ist eine Power. Jesus hat gesagt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Ist der Hammer. Da steht nicht, ja, ich habe euch Autorität gegeben, auf manche Schlangen und manche Skorpione zu treten und dann wird es euch auch nicht schaden, aber wenn ihr nicht aufpasst und wenn der Feind mächtig zurückschlägt, dann wird es euch halt doch schaden. Steht da nicht. Amen. Sollten wir also auch nicht glauben. Also wir sollten nicht ständig glauben, oh ja, jetzt habe ich wieder einen Durchbruch mit Gott erlebt, jetzt kommt der Feind wieder ganz besonders heftig. Das sollten wir nicht glauben. Also das nutzt der Feind und sagt, okay, dann kann ich es ihm ja knüppeldick geben. Amen. Aber in dem Moment, wo du sagst, nein, hey, ich trete auf Schlangen und Skorpionen, auf alle Kraft des Feindes und nichts wird mir schaden, dann findet der Feind nichts mehr. Amen. Jesus hat gesagt, an mir hat er nichts. Jesus lebt in dir. Er hat nichts an dir. Wir haben Autorität. Paulus sagt in Bezug auf die Seele, er sagt, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. 2. Korinther 10, Vers 5. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, jeden Gedanken, den du denkst, denkst du, weil du ihn zugelassen hast. Wenn du anders denken willst, dann musst du einfach die Gedanken, die du nicht denken willst, unter den Gehorsam gegen Christus nehmen. Sag nein. Da denke ich gar nicht weiter drüber nach. So, ja, aber die Seele sagt, ja, aber darüber musst du jetzt aber mal nachdenken. Das ist ja, ja. Sagst du, nein, muss ich gar nicht. Also ich kann es mir leisten, mir keine Gedanken zu machen. Amen. Ich kann es mir leisten, weil da ist einer in mir, der hat sich schon alle Gedanken gemacht. Der hat mein Leben schon geplant. Das Wort Gottes sagt, jeder Tag ist schon eingeschrieben in seinem Buch, bevor nur einer gebildet wurde. Der hat sich schon jeden Kopf gemacht. Ich muss mir keinen Kopf mehr machen. Alles, was ich tun muss, ist ihm vertrauen. Und er macht's gut. Amen. Halleluja. Die neue Schöpfung hat Autorität, hat Herrschaft, ist ein Herrscher, da, wo die alte Schöpfung ein Sklave war. Deswegen stellt Paulus das so schön einander gegenüber in Römer 8, Vers 15, ja, wo er sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Wir haben nicht diesen Geist der Welt empfangen, der ein Geist der Knechtschaft ist, zur Furcht. Schau in die Welt. Warum sind Leute aufgebracht und, boah, und jetzt auf allen möglichen Demos und hier und da? Warum? Warum? Weil sie Angst haben. Einfach, weil sie Angst haben. Um was haben sie Angst? Ja, meistens ums Geld. Um ihre Zukunft. Ja, sie haben Angst. Okay. Aber er sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Also haben wir keine Angst. Sondern er sagt, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Was ist das Gegenteil von Knechtschaft? Herrschaft. Das Gegenteil von Knechtschaft ist Herrschaft. Paulus sagt, Geist der Knechtschaft und dann sagt er auf der anderen Seite, Geist der Sohnschaft. Was ist also der Geist der Sohnschaft? Das ist jetzt ein Dreisatz. Ja. Okay. Wenn der Geist der Knechtschaft das Gegenteil ist vom Geist der Herrschaft und Paulus sagt, das Gegenteil vom Geist der Knechtschaft ist auch der Geist der Sohnschaft, dann muss der Geist der Sohnschaft gleichzeitig der Geist der Herrschaft sein. Amen. Und es bestätigt die Bibel an anderen Stellen. Römer 5, Vers 17 zum Beispiel. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, Adam, ja, dann werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, also die, die Jesus aufnehmen in ihrem Leben, sie werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. Im Leben, in allem, was das Leben ausmacht. Im Leben werden sie herrschen. Sie werden herrschen über Dämonen. Sie werden auch herrschen über Symptome, über Körperzellen sogar. Amen. Weißt du, ja. Machen Witze da vorne. Halleluja. Ja. Weißt du, so wie wir Herrschaft haben über die Seele, so haben wir auch Herrschaft über den Körper. Amen. Und oft hängt es miteinander zusammen. Jetzt gerade vor 2 Wochen sagt mir jemand bei uns in der Gemeinde, da hatten wir auch einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Filderstadt. Und dann haben wir zuerst Herrschaft genommen über die Dinge in der Seele. Das werden wir jetzt gleich auch tun. Und dann sagt er, boah, das war der Hammer, was da alles aus mir rausgegangen ist. Ich kann es gar nicht alles sagen. Trauma, dies und jenes und so weiter. Und dann sagt er zu mir, und dann sagt er so, und die nächsten Tage bin ich spazieren gegangen. Und bisher war es immer so, dass ich konnte nicht richtig aufrecht gehen. Ich hatte immer total Schmerzen, wenn ich aufrecht gehen wollte. Ich musste immer so gehen. Und plötzlich konnte ich total aufrecht gehen und ich hatte keine Schmerzen mehr. Und seine Frau sagte, hey, ich glaube, du bist größer geworden. Amen. Verstehst du? Das ist der Zusammenhang zwischen Seele und Körper. So wie wir Herrschaft haben über Gedanken, Geister, Traumata, Dinge in unserer Seele, so haben wir auch Herrschaft über Körperzellen. Beispiel jetzt in der Schweiz, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, dass wir in der Schweiz waren, hat eine junge Frau erzählt, sie hatte Krebs im Endstadium, vor 1,5 Jahren Krebs im Endstadium, 3 große Tumore im Bauchbereich, der Bauch war gebläht. Ja. Die Ärzte sagten, sie können nichts mehr tun. Sie kam zu uns in Gottesdienst zum allerersten Mal. Die Kraft Gottes hat sie berührt. Im Anschluss an den Gottesdienst hat jemand von unserem Heilungsteam ihr die Hand aufgelegt und hat Herrschaft genommen über diese Krebstumore. Und unter der Hand dieser Frau haben sie beide gesehen und gespürt, wie diese Tumore geschrumpft sind. Und sofort hatte sie keine Schmerzen mehr, keine Probleme mehr, hat wieder Kohlensäure getrunken, alles Mögliche gegessen. Sie konnte davor fast nichts mehr essen. Eine Woche später ist sie zum Arzt gegangen und der Arzt sagt, ich glaube, Sie sind verrückt. Sie haben ja überhaupt gar keinen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du hättest zu ihm sagen müssen, ich glaube, Sie sind verrückt. Ja, weil es war nichts mehr zu finden. Amen. Das ist Herrschaft über die Körperzellen. Jetzt bei unserer letzten Konferenz, wir haben ja jetzt bald wieder eine Konferenz, in 2 Wochen lade ich euch übrigens alle herzlich ein, mit Joshua Mills und Bruder Jün in Filderstadt. Es wird gewaltig werden, 1. bis 3. März. Ja, ganz, ganz starke Sache. Die beiden waren letztes Jahr schon da, das war Hammer, Hammerzeit. Bei unserer letzten Konferenz jetzt, da habe ich für mehrere Personen gebetet oder ihnen gedient, einfach bei denen Metall im Körper war. Und mehrere Personen haben bezeugt, dass sie das Metall nicht mehr tasten konnten und dass die Bewegungseinschränkung weg war. Unter anderem eine Frau, bei der habe ich es nachverfolgen können, weil das ist eine Mitarbeiterin von uns bei Glory Life Hamburg. Und ich war ein paar Wochen später war ich in Hamburg und dann hat sie davon berichtet und hat gesagt, ja, bei mir war es so, da war ein Metallteil im Oberarm einoperiert, das konnte ich tasten, das war so ein richtiges Ding. Ja, konnte ich tasten und ich konnte deswegen meinen Arm nicht richtig voll bewegen und ich hatte auch immer Schmerzen, sobald ich meinen Ellbogen aufgestützt habe, hatte ich sofort Schmerzen. Ja. Und sie hat gesagt, sofort in dem Gottesdienst hat sie gesagt, sie konnte nichts mehr spüren von diesem Metallteil, sie konnte es nicht mehr finden und Wochen später sagt sie, ich kann es nicht mehr finden, es ist nicht mehr da, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann es völlig normal bewegen. Weißt du, das sind Dinge, die die Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung deutlich machen. So einfach, weißt du, nicht mehr und nicht weniger. Du sagst, wow, wie kann sowas gehen? Wie ist sowas möglich? Ja, ich weiß noch einmal da in einem Gottesdienst, da war ein Metallingenieur im Gottesdienst und Metall hat sich aufgelöst in dem Gottesdienst und der kam hinterher und sagte, hey, ich weiß, wie verdampfendes Metall riecht, weil ich bin Metallingenieur. Und er sagt, als du für die Leute gebetet hast, habe ich den Geruch von verdampfendem Metall im Raum gerochen. Also vielleicht lässt Gott es verdampfen, ich weiß es nicht. Es ist ein Versuch der Erklärung. Ja. Aber es ist natürlich keine befriedigende Erklärung. Jeder Wissenschaftler wird sagen, sowas geht ja gar nicht. Aber weißt du, in der neuen Schöpfung, das ist eben der Unterschied, in der neuen Schöpfung gehen Dinge, die in der alten Schöpfung nicht gehen. Genauer gesagt, in der neuen Schöpfung sagt Jesus, alles ist euch möglich, wenn ihr nur glaubt. Amen. Alles ist möglich in der neuen Schöpfung. In der alten Schöpfung gibt es auch Möglichkeiten. Ärzte haben Möglichkeiten in begrenztem Maße. Sie können Dinge tun, aber nicht unbegrenzt. In der neuen Schöpfung sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Alte Schöpfung begrenzt. Neue Schöpfung grenzenlos. Sag mal, ich bin grenzenlos. Weil ich bin eine neue Schöpfung. Meine Möglichkeiten durch Jesus sind unendlich. Und ich entscheide mich, sie den Rest meines Lebens zu entdecken. Und ich sage dir, du wirst nicht fertig werden, und wenn du 120 wirst. Du wirst nicht fertig werden, die Möglichkeiten Gottes zu entdecken. Also die Möglichkeiten, wie Gott Wunder tun kann. Du wirst nicht zu Ende kommen. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, lass uns einfach mal unsere Augen schließen und lass uns einfach mal, wenn du in Sprachen beten kannst, bete einfach mal in Sprachen. Ich habe den Eindruck, ich spüre gerade, wie der Heilige Geist wirklich wie herabkommen, nochmal in einem anderen Gewicht. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir wirklich auch das aktivieren sollen, was ich gepredigt habe. Und deswegen einfach sprich einfach in Sprachen. Wenn du in Sprachen sprechen kannst, wenn nicht, dann schau einfach auf Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wort. Und dein Wort zeigt uns unsere Autorität als neue Schöpfung. Dein Wort zeigt uns die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts kann uns schaden. Und so gehe ich jetzt als erstes in dem Namen von Jesus. Ich gehe an, Herr, gegen jedes Trauma in Seelen hier, die Menschen geknechtet haben, Menschen belegt haben, Menschen einfach Trigger in ihre Seelen gelegt haben. Ich gehe an gegen jedes Trauma, das vielleicht schon in der Kindheit gesetzt wurde. Ich gehe an gegen jede seelische Wunde, die geschlagen wurde durch die Sünde, vielleicht von anderen, aber auch vielleicht durch die Reaktion der eigenen Seele auf die Sünde von anderen. Wir gehen an gegen diese seelischen Verletzungen. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, diese Dinge müssen unsere Seelen verlassen. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Du betest einfach in Sprachen. Der Heilige Geist, wir sagen jetzt, was du tun möchtest heute Nachmittag hier in den Seelen. Es kommt jetzt an die Oberfläche, sodass es den Söhnen und Töchtern, den Menschen, die hier sind, bewusst wird. Ja, wenn da etwas ist in deinem Leben, einfach wo dir jetzt bewusst wird, hey, da habe ich ja ein Trauma erlebt oder da wurde ich abgelehnt oder da wurde ich gemobbt oder da ist einfach dieser Schmerz noch in meiner Seele, dann gerade jetzt einfach, wenn das an die Oberfläche kommt, dann einfach nimm das Blut Jesu in Anspruch und vergebe den Leuten, die an dir gesündigt haben, als erstes. Wir wollen wirklich diese Wunde deiner Seele wirklich einweichen im Blut Jesu. Vergib dieser Person, die an dir gesündigt hat. Ja, bitte Gott um Vergebung, wo du wieder zurückgesündigt hast, wo du vielleicht dein Herz zugemacht hast, wo du hart geworden bist, wo du selber vielleicht dann einfach Dinge getan hast, die nicht gut waren. Ja, nimm einfach sein Blut in Anspruch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass gerade jetzt jede Wunde der Seele eingeweicht wird, Herr. Herr, in diesem kostbaren Blut, Herr, das du vergossen hast, Jesus. Herr, dein Blut ist die Antwort. Dein Blut ist die Lösung. Dein Blut ist, Herr, in deinem Blut ist die Kraft, Herr, um jede Wunde aus unseren Seelen zu entfernen. Und Vater, ich nehme Autorität, Herr. Über jede Sündenwunde jetzt, über jede Struktur von Sünde, über jedes Trauma, über jede Angststörung, über jeden Zwang auch, der in Seelen hineingekommen ist. Und in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du jetzt an die Wurzeln gehst, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Bete einfach in Sprachen. Es kann sein, dass Dinge einfach in dir hochkommen, dass du gähnen musst oder so. Es kann sein, dass du anfangen musst zu weinen. Es kann sein, dass einfach Dinge in dir hochkommen. Wenn Dinge in dir hochkommen, dann einfach gerade jetzt, dann vergib den Menschen, die an dir gesündigt haben. Bitte ihn um Vergebung. Nimm sein Blut in Anspruch. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Das ist jetzt die Phase. Das ist jetzt die Phase, wo wir wirklich Vergebung in Anspruch nehmen. Wo wir Reinigung in Anspruch nehmen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du kannst beten. Du kannst einfach beten. Sag's ihm einfach. Ich gebe dir noch eine halbe Minute Zeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn dir irgendwas bewusst wird, aber in deiner Seele, wo du weißt du, es hat noch Auswirkungen jetzt. Es geht nicht darum, irgendwelche alten Dinge wieder hervorzuholen, die du längst erledigt hast, die längst bereinigt sind. Die längst unter dem Blut Jesus sind, sondern es geht um die Dinge, die noch offen sind. Es geht um die offenen Wunden. Um die geht's in Jesu Namen. Danke, Vater, dass diese offenen Wunden jetzt offen sind, Herr, vor deinem Angesicht, offen sind vor den Augen deiner Liebe, Jesus. Und dass alles, was unsere Seelen verletzt hat, was in Dingen reingelegt hat, die nicht hineingehören, dass es jetzt an die Oberfläche kommt. Und in dem Namen Jesus nehmen wir dein Blut, die Kraft deines Blutes jetzt in Anspruch. Und in Jesu Namen nehme ich die Kraft deiner Auferstehung jetzt. Und ich sage jetzt, die Kraft deiner Auferstehung kommt auf alle diese Wunden, kommt auf alle diese Schmerzen, kommt auf alle diese Verletzungen, kommt auf alle diese Traumata. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, diese Traumata, diese Verletzungen kommen jetzt raus aus den Seelen. Jetzt raus in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wenn du merkst, da kommt was bei dir hoch, dann bet nicht weiter in Sprachen, sondern lass es gehen. Dann atme am besten aus und lass es einfach gehen. Ja, wenn du merkst, da kommt was hoch, dann nicht in Sprachen beten, weil sonst kannst du das blockieren, dass es weggeht. In Jesu Namen. Jetzt, wir sagen jetzt raus. Jeder Schmerz verlässt jetzt die Seele. Jede Altlast verlässt jetzt die Seele. Jede dämonische Bedrückung, jede dämonische Knechtschaft verlässt jetzt die Seelen. Jeder seelische Zwang in dem Namen Jesus kommt jetzt raus. Waschzwänge, Putzzwänge, ja, Phobien, Ängste, Angststörungen in dem Namen Jesus kommen jetzt raus aus den Seelen in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Panikgeister kommen raus jetzt in dem Namen Jesus. Ja, in Jesu Namen. Angst vor Dunkelheit kommt raus. Angst vor Höhen kommt raus in dem Namen Jesus. Angst vor Spinnen kommt raus jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Diese Triggerpunkte in deiner Seele, wo du immer wieder, wenn bestimmte Situationen kommen, reagierst mit diesem Schmerz oder mit diesem Zorn oder mit dieser Eruption deiner Seele. Ich sage jetzt Auflösung für dieses Trauma. Auflösung für dieses Trauma. Und ich sage, diese Geister, die sich festgemacht haben, auch Zornausbrüche, kommen raus jetzt in Jesu Namen. Oh, frei und los. In Jesu Namen. Wenn du merkst, da kommt was hoch, dann atme einfach aus. Atme einfach aus. Oh. Frei und los, raus, lass es los, atme es aus, raus, jetzt, frei und los in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vergib den Personen, die dich verletzt haben. Halleluja. Und nimm das Blut Jesu. Und nimm die Kraft der Auferstehung, die Dynamiskraft Gottes. Wir sagen jetzt über jedem Trauma, über jeder Wunde jetzt Auflösung durch die Kraft der Auferstehung. So wie du, Jesus, das Grab aufgelöst hast, so löst du jetzt die Gräber in den Seelen auf. In Jesu Namen. Und jede dämonische Macht, die sich an diesen Gräbern festgemacht hat, muss jetzt gehen. Raus! Raus! Jetzt! Raus! In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich sage auch, körperliche Auswirkungen von Traumata, chronische Krankheiten, chronische Entzündung, ich sage chronische Entzündung, verlässt dein Körper jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Migränegeister, verlassen jetzt die Seelen und die Körper in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Neurosen, Zwangsstörungen, psychotische Störungen, verlassen jetzt die Seelen in dem Namen Jesus und die Körper. In Jesu Namen, ich setze auch wirklich die chemische Balance in deinem Körper wieder frei, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. In Jesu Namen, jeder depressive Geist, in Jesu Namen, er verlässt jetzt deine Seele. Er verlässt jetzt deine Seele. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Chronische Infektionen, in Jesu Namen, wo immer wieder, Sinusitis zum Beispiel, immer wieder chronische Infektion verlässt jetzt dein Körper. Raus in Jesu Namen. Raus in Jesu Namen. Lass es los. Lass es los. Atme es aus. Sag raus in Jesu Namen. Ab damit. Ab damit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Raus damit. Schlafstörungen raus in Jesu Namen. Hautkrankheiten raus in Jesu Namen. Allergien raus in Jesu Namen. Dieses Restless Leg Syndrom raus in Jesu Namen jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Schizophrene Geister raus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass es einfach raus. Halleluja. In Jesu Namen. Lass es ziehen. Halleluja. Wir haben Autorität. Und wir sagen jetzt, alle diese Geister, alle diese Mächte, sie gehen dahin. Ihr geht dahin, wo Jesus euch hinschickt. Ihr geht dahin, wo Jesus euch hinschickt. Halleluja. Jetzt in Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ho, Freiheit. Freiheit. Freiheit. Oh, und wo Ärzte Krankheiten diagnostiziert haben, wo sie gesagt haben, das ist unheilbar, das sagen wir jetzt frei und los. Zerbrochen in Jesu Namen. Zerbrochen diese Diagnose in Jesu Namen. Zerbrochen über dir. zerbrochen, jeder Geist von Krebs, zerbrochen, jede Macht von Diabetes, zerbrochen, Hashimoto, zerbrochen, MS, in Jesu Namen, Parkinson, zerbrochen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, der Heilige Geist wirkt. Ja, weißt du, es ist einfach alles gut. Weißt du, wenn du lachen musst, dann lach. Das ist gut. Das ist ein Zeichen dafür, da ist Freisetzung. Wenn du weinen musst, dann weine. Dann wirst du auf die Weise freigesetzt. Wenn du husten musst, dann huste. Wenn du keine Ahnung was machen musst, dann... Okay, Halleluja. Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Freiheit. Danke für die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Halleluja. Und ja, dein Wort spricht, Herr. Danke für die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf, wenn du hier bist und da ist einfach noch irgendeine Sache in deinem Körper, die bisher nicht in der Ordnung Gottes war. Es kann sogar sein, du brauchst ein kreatives Wunder, wie zum Beispiel Metall, das sich auflöst. Oder da ist einfach eine Krankheit, die unheilbar ist. Wir haben es eh jetzt gerade schon die Geister rausgeschmissen. Aber jetzt wollen wir wirklich auch die heilende Kraft Gottes freisetzen. Wir wollen die wunderwirkende Kraft Gottes freisetzen. Wir wollen die kreative Kraft Gottes freisetzen. Ja? Tumore müssen sich auflösen. Ganglione müssen sich auflösen. Überbeine müssen sich auflösen. In Jesu Namen. Alles, was da nicht reingehört. In deinen Körper, Bakterien, Viren müssen sich auflösen in Jesu Namen. Jetzt pass auf, wenn dich das betrifft, wenn du da einfach Heilung brauchst, einfach in deinem Körper oder ein kreatives Wunder brauchst in deinem Körper, dann steh einfach mal gerade jetzt auf, wo du bist. Steh einfach mal gerade jetzt auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf. Jetzt, okay, das sind eh viele. Okay, die meisten. Okay, danke, Jesus. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir es einfach so. Diejenigen, die jetzt sitzen, ihr dürft als erstes auf jemanden zugehen, der steht. Einfach auf jemanden zugehen und euch neben die Person stellen. Ja, ihr, die ihr jetzt steht, hebt noch zusätzlich eure Hand hoch, sodass wenn die anderen jetzt aufstehen, dass sie es sehen. Ja? Und ihr anderen, die ihr noch sitzt, geht einfach auf jemanden zu, der die Hand gehoben hat. Und wenn jemand bei dir steht, dann nimm einfach die Hand runter. Wir beten jetzt noch nicht, wir machen nichts, sondern stell dich einfach zu der Person. Ja, okay, stell dich einfach zu der Person. Und wenn jemand bei dir steht, dann nimm die Hand runter. Okay, so, und ich weiß, dass nicht genügend jetzt sind, die noch gesessen haben, aber deswegen müsst einfach ihr jetzt, die eure Hand gehoben habt, schaut einfach um euch herum, nicht euer Ehepartner, sondern irgendjemand anders, schaut um euch herum und wenn da jemand anders seine Hand gehoben hat, dann tut euch einfach mit jemand anders zusammen, der jetzt auch seine Hand gehoben hat, weil wir können ja abwechseln. Ja? Einmal ist der eine dran und einmal ist der andere dran, okay? Sodass jeder jemand hat, mit dem er zusammen ist, ja? Und sodass jeder einfach jemand hat, der ihm die Hand auflegt. Okay? Okay, sucht euch einfach jemand. Sucht euch jemand, wenn du jemand hast, nimm die Hand runter. Ja? Wenn du jemand hast, nimm die Hand runter. Wenn du noch niemand hast, dann schau um dich herum. Wo ist jemand anders, der die Hand gehoben hat? Oder wo ist jemand, einfach der noch niemanden dient, dann einfach auf ihn zukommen. Okay, ihr beide, da hinten sind noch Hände. Geht einfach aufeinander zu. Ja? Ihr müsst aus den Reihen rausgehen, weil sonst findet ihr euch nicht. Ja? Wenn jetzt jemand noch niemand hat, geh einfach aus der Reihe raus und geh auf jemanden zu, der seine Hand noch gehoben hat. Hier ist zum Beispiel, geh einfach auf die Leute zu. Schau einfach rum, da hinten sind noch Leute, die Hände gehoben haben. Geh einfach auf sie zu. Geh auf sie zu. Okay, gut. Ist jetzt noch jemand, der noch jemand braucht? Okay, da sind auch noch zwei. Okay, dann könnt ihr doch füreinander. Ihr zwei. Achso, ihr habt schon. Achso, da fehlt noch eine Person. Wer braucht noch jemand? Okay, und du auch. Okay. Ist sonst noch jemand frei jetzt gerade? Okay. Okay, jetzt. Wer hat jetzt noch niemand, der bei ihm steht und mit ihm betet? Okay, du? Sonst noch jemand? Okay, du auch noch. Okay, jetzt pass auf. Vielleicht, da wäre es vielleicht geschickt, dann wechsel ein bisschen anders durch. Dann tut ihr beiden Männer füreinander. Dann tretet ihr beiden Männer füreinander ein und du betest für die Frau da hinten, okay? So, okay. Dann passt, okay? Gut. Okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Du bist eine neue Schöpfung, hoffentlich. Wenn noch nicht, dann hast du heute die Gelegenheit, eine zu werden. Aber ich gebe dir jetzt schon mal eine Vorschussgnade, so zu agieren, wie wenn du eine wärst, okay? Ja, das hat Jesus auch gemacht. Er hat seine Jünger rumgeschickt, die haben die Kranken geheilt. Was hast du, was kannst du? Die waren noch keine neue Schöpfung. Dann erst als der Heilige Geist kam, wurden sie eine neue Schöpfung. Also es gibt diese vorlaufende Gnade. Das heißt, ich möchte jetzt einfach, dass du genau das tust, was ich sage, nichts anderes. Ja, weil das ist wirklich auch unter diesem Schutz ist, auch jetzt meiner Leiterschaft in dem Moment, was passiert. Und ich möchte einfach, dass du einfach die andere Person fragst und einfach sagst, okay, wo brauchst du genau ein Wunder? Einfach nur fragen, wo brauchst du ein Wunder? Und dann ganz kurz, kurze Antwort. Und dann, wenn ihr zu zweit seid, dann fragt einer den anderen, zuerst der eine den einen und dann der andere, fragt euch einfach einander. Okay? So, jetzt noch nichts machen, noch nicht beten oder irgendwas, noch nichts machen. Hört gut zu, noch nicht beten. Ich sehe da schon Leute beten, noch nicht beten. Psst. Psst, psst, psst, psst, psst, psst. Noch nicht beten, noch nichts machen. Jetzt pass auf. Jetzt, im nächsten Schritt, jetzt entscheidet er, wer zuerst wem dient. Und dann, okay, und dann sagt er einfach, gut, darf ich dir die Hand auflegen, entweder auf die Stelle, wo du das Wunder brauchst, wenn es eine Stelle ist, wo man die Hand auflegen kann, oder einfach auf deinen Kopf, ja, darf ich dir die Hand auflegen? Frage einfach nur kurz. Okay? So, okay? Und dann, noch nichts machen. Jetzt pass auf, dann leg die Hand auf die Stelle und beginnt einfach in Sprachen zu beten, nur in Sprachen zu beten. Ich bete von hier vorne in Sprachen und ihr hört genau auf das, was ich sage, okay? Betet einfach in Sprachen. Legt die Hand auf die Stelle und betet in Sprachen. Legt die Hand auf die Stelle und betet in Sprachen. So, Halleluja. Jesus, ich danke dir für die Herrschaft der neuen Schöpfung, Herr. Und Herr, in deinem Namen, Herr, nehme ich jetzt Autorität, Herr, über jede Macht der Krankheit hier in diesem Raum. Und ich sage in dem Namen von Jesus, jede Krankheit kommt raus aus den Körpern in Jesu Namen. Ich nehme Autorität über jede Körperzelle, über jedes Organ, über jeden Knochen, über jedes Gewebe. Und ich sage in dem Namen Jesus, jeder Knochen, jedes Gewebe, jedes Organ, jede Körperzelle kommt in die Ordnung Gottes zurück in Jesu Namen. Ich setze, Vater, deine kreative Kraft frei hier im Raum, in jedem einzelnen Körper jetzt. Und jetzt, pass auf, jetzt darfst du einen konkreten Befehl geben. Keine Bittel- und Bettelgebete, sondern du gibst den konkreten Befehl und du sagst jetzt in dem Namen Jesus, befehle ich jetzt diesen Magen in die Ordnung Gottes oder diese Seele in die Ordnung Gottes oder ich befehle diesem Metall jetzt, dass es sich auflöst und jede Bewegungseinschränkung verschwindet. Ich befehle diesen Knochen jetzt, dass sie in die göttliche Ordnung kommen. Ich befehle diesen Beinen, dass sie auf die gleiche Länge kommen. Ich befehle diesem Herzen, dass es normal schlägt. Ich befehle diesen Nackenwirbeln, dass sie normal funktionieren. Ich befehle in dem Namen Jesu Christi jedem Schultergelenk, dass es normal funktioniert. Ich befehle, dass neues Gewebe sich bildet, da wo neues Gewebe sich bilden muss. Ich befehle, dass das Gewebe sich auflöst, wo es sich auflösen muss. Diese Knoten lösen sich auf in dem Namen Jesus. Diese Tumore lösen sich auf in dem Namen Jesus. Ich spreche hinein in Jesu Namen göttliche Auflösung jetzt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gib den Befehl. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann musst du keine langen Gebete beten, sondern wenn du den Befehl gegeben hast, dann sag zu der Person, wenn das möglich ist, wenn es irgendetwas gibt, was du vorher nicht tun konntest oder nur unter Schmerzen tun konntest, dann jetzt in Jesu Namen tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du nicht richtig sehen konntest, nimm die Brille ab, schau auf die Ferne. Wenn du nicht richtig hören konntest, schnackel am Ohr, so wie du es vorher bei mir gesehen hast. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ja, demonstriere etwas, was du vorher nicht demonstrieren konntest. Werde jetzt aktiv. Ja, handle in Jesu Namen. Handle im Glauben in Jesu Namen. Beweg dein Knie, beweg deine Schulter in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn man es nicht sofort testen kann, sondern der Arzt muss es testen, dann dankt einfach Gott gemeinsam für die Heilung. Dankt ihm einfach für einen guten ärztlichen Report, einen guten ärztlichen Bericht. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, tut etwas, das ihr vorher nicht tun könnt. Ihr müsstet jetzt euch bewegen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und wenn ihr merkt, dass sich etwas verändert hat, wenn ihr merkt, dass die Schmerzen weniger sind, dass ihr euch besser bewegen könnt, dann winkt einfach mit der Hand und gebt einfach Gott die Ehre. Wenn du merkst, jawohl, da tut sich was, dann gib einfach Gott die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, überall da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Wenn die Schmerzen weniger geworden sind oder die Bewegungseinschränkung oder die Höreinschränkung oder die Seheinschränkung weniger geworden sind, dann darfst du noch ein zweites Mal reinsprechen, weil wir dann erwarten, dass es ganz gut wird. Wenn es schon ganz gut ist, dann nimm die andere Person und sprich bei der anderen Person rein, so wie ich es gerade gesagt habe. Ja, dann wechsel einfach durch, bete in Sprachen und dann gib den Befehl, dass diese Sache in die Ordnung Gottes kommt, okay? Gib einfach den Befehl, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Danke, Vater, dass Organe in die Ordnung Gottes kommen. Herr, danke, Herr, dass Körper, Werte in die Ordnung Gottes kommen, Blut in die Ordnung Gottes kommt. Herr, der Kreislauf in die Ordnung Gottes kommt. In Jesu Namen, danke, Herr. Danke, Herr, dass diese Hashimoto-Werte nicht mehr gemessen werden beim Arzt. In Jesu Namen, dass diese Zuckerwerte sich normalisieren, wenn bei Diabetes in Jesu Namen. Danke, Vater, für göttliche Ordnung. Ja, sprech nochmal rein, sprech nochmal rein, sprech nochmal rein und dann tu etwas. Und dann tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Okay, dann einfach tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Ja, lass uns ihm die Ehre geben für alles, was er tut. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Überall im Raum sind Wunder. Ihr müsst euch bewegen, wenn ihr oder etwas tun, was ihr vorher nicht tun konntet. Wenn du sagst, ja, das muss der Arzt testen, dann hüpf einfach ein paar Mal auf und ab und sag, danke Jesus für dein Wunder in meinem Leben. Dann hüpf einfach ein paar Mal auf und ab, okay, das ist auch in Ordnung. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus für dein Wirken. Halleluja, Halleluja, wir preisen dich, Herr. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Okay, ihr Lieben. Jetzt lasst mich sehen. Jetzt wollen wir einfach sehen. Wer merkt, wer hat jetzt, konnte feststellen, ich weiß nicht, alle Sachen kann man sofort testen, sondern manche Sachen muss man erst im Laufe der Zeit testen oder beim Arzt testen. Aber wer merkt, dass bei ihm entweder die Schmerzen oder die Bewegungseinschränkung oder die Höreinschränkung oder Seheinschränkung oder Funktionseinschränkung in irgendeiner Weise zumindest deutlich zurückgegangen sind oder ganz weg sind, dann einfach wink mit deiner Hand, sodass ich sehen kann. Wink mit deiner Hand. Ja, da drüben, da auch, Halleluja, da auch, danke Jesus. Ja, pass auf, mach's am besten so, kommt einfach ganz schnell nach vorne und erzählt, was passiert ist, okay? Erzählt einfach ganz schnell, was passiert ist. Kommt einfach nach vorne, wenn du merkst, da hat sich was verändert, dann komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist, okay? Halleluja, kommt einfach ganz schnell nach vorne, okay? Was ist bei dir passiert? Vater, es wird besser, mein kleiner Finger. Was ist besser? Mein kleiner Finger. Dein kleiner Finger, den konntest du nicht richtig bewegen, oder ja, wie? Ja. Und jetzt kannst du ihn bewegen wieder. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Mein Tinnitus ist weg. Der Tinnitus ist weg. Halleluja, da haben wir vorher schon dafür gebetet. Ja, ja. Preist den Herrn, der Tinnitus ist weg. Danke Jesus, Amen. Was ist bei dir passiert? Die Schulter ist besser, also ich habe eine Gelenkkapselentzündung. Was ist passiert? Die Schulter ist besser, die Beweglichkeit. Ah, du hattest eine Gelenkkapselentzündung. Ja. Und jetzt bewegst du mal? Es ist besser, also... Ist schon ganz gut oder noch? Oder wie viel Prozent ist besser? Kann es so nicht. Okay, pass auf, ich glaube, dass es jetzt komplett in die Ordnung Gottes kommt, wie wenn es nie gewesen wäre. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halt. Bleib hier. Lass es reinwirken. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ja, danke, Jesus. Okay, jetzt bewegst du nochmal. Wie ist es jetzt? Halleluja, Amen, danke Jesus, Amen, Amen. Lass uns Jesus die Ehre geben. Wer hat noch was jetzt passiert ist? Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist, was sich verändert hat. Gib einfach kurz ein Zeugnis, weil es wichtig einfach, in dem Moment, wo du ein Zeugnis gibst von dem, was passiert ist, versiegelst du das, was passiert ist. Ja, wir müssen Jesus die Ehre geben. Wer hat noch was erlebt jetzt gerade? Komm einfach ganz schnell nach vorne. Ich weiß, da waren noch mehrere, bei denen Wunder passiert sind. Ja, lasst euch nicht abhalten. Ja, was ist bei dir passiert? Ich konnte, ohne dass ich mich stütze, die Treppe was hoch. Was konntest du? Ohne dass ich mich stütze, die Treppe hoch. Konntest du jetzt die Treppen jetzt hochlaufen? Gern, das ja. Konntest du vorher nicht? Nein. Ich musste mich halten. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Glory. Danke, Jesus. Amen. Wer möchte noch was erzählen, was passiert ist? Was ist bei dir passiert? Ich hatte einige, also meine Beine waren nicht gleich lang. Deine Beine waren nicht gleich lang, okay. Und jetzt sind sie egalisiert. Jetzt sind sie gleich lang. Und dadurch auch meine Schultern. Und was ist mit deinen Schultern passiert? Die sind jetzt gerade geworden. Die sind gerade geworden, deswegen wow. Deswegen habe ich einen anderen Schritt. Wow, Halleluja, habt ihr das gehört? Gott hat ihre Schulter begradigt und ihre ungleich langen Beine sind gleich geworden. Ja. Hattest du Schwierigkeiten beim Laufen in irgendeiner Weise oder bei der Bewegung? In der letzten Zeit, ja. Und wie ist es jetzt, wenn du jetzt läufst? Wunderbar. Jetzt ist alles gut. Halleluja, danke Jesus, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, danke Jesus, was ist bei dir passiert? Mein Kreuz tut nicht mehr weh. Ich konnte nicht. Was tut nicht mehr weh? Mein Rücken tut nicht mehr Dein weh. Dein Rücken tut nicht mehr weh. Okay, wie lange hattest du die Rückenschmerzen? Boah, einige Jahre schon. Einige Jahre? Ja. Und wie groß war der Schmerz, wenn man zwischen 1 und 10, 10 ist der größte Schmerz? 8. 8, so stark war der Schmerz? Ja. Über einige Jahre? Ja. Und jetzt sind die Schmerzen komplett weg? Ganz weg. Ich konnte Halleluja! Sitzen. Habt ihr das gehört? Danke, Jesus! Amen! Gebt mir ihm die Ehre! Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Wer möchte noch was erzählen? Halleluja! Ah, da tut sich jemand noch beugen. Halleluja! Wie ist es? Rückenschmerzen sind weg. Halleluja. Pass auf, komm mal her. Komm mal her. Halleluja. Danke, Jesus. Wie lange hattest du denn diese Schmerzen? Monatelang. Monatelang? Monatelang, ja. War das ein Bandscheibenproblem oder was war das? Bandscheibenvorfälle, ja. Bandscheibenvorfälle im unteren Rückenbereich, oder? LWS, ja. Ja, LWS. Und jetzt hast du dich gerade gebeugt. Beug dich nochmal. Ja, und jetzt? Keine Schmerzen mehr. Ja. Wie groß war denn der Schmerz auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist? Unterschiedlich, vielleicht so mal von 1 bis 4, mal 1 bis 7 oder so. Okay, also so mal schwächer, mal stärker. Genau. Aber jetzt ist 0. Fast 0, ja. Fast 0, ja. Okay, beug dich nochmal. Beug dich nochmal runter. Okay. Halleluja, geh nochmal hoch. In Jesu Namen, danke Vater für komplette Wiederherstellung. Upsa. Okay, beugt die Nummer. Halleluja. Wie ist es jetzt? Komm wieder hoch. Weg. Weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Möchte noch jemand was erzählen? Was ist bei dir passiert? Und da auch, was auch was passiert. Ja, ich hatte vorhin noch ein bisschen so Knieschmerz. Also Schmerz kann man nicht sagen, aber es war nicht so angenehm. Ja. Und das ist jetzt irgendwie körperlich irgendwie wieder alles locker. Also ist weg mit anderen. Ja, der ganze Körper ist ganz locker. Wow, und war steif super. Vorher. Und so. Preist den Herrn. Oh, Amen. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, mit deiner Herrlichkeit. Vorsicht. Halleluja. Was ist hier passiert? Was möchtest du erzählen? Was ist mit dem Knie? Ist besser. Hattest du Schmerzen gehabt? Ja. Okay, und jetzt ist es deutlich zurückgegangen. Ja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Was ist da passiert? Das Knie tut immer noch weh. Schlafstörungen, mein Herzflimmern. Tinnitus ist auch alles noch vollkommen. Pass auf, du musst loslassen. Pass mal auf. Leg mal neben ihm mal die Hand auf die Schulter. Leg mal die Hand auf die Schulter und bet einfach mal in Sprachen. Bet einfach mal in Sprachen. Halleluja. Bet einfach in Sprachen. Und du lässt einfach los. Lass einfach die Kraft Gottes in dich reinfließen. Halleluja. Preist den Herrn. Wer möchte noch ein Zeugnis geben, was passiert ist? Was ist bei dir passiert? Vor 14 Tagen ist mein Gelenk, meine Kiefergelenk ausgehebelt worden. Und es war ein richtiges Trauma. Also es war wirklich schlimm. Ja, wie ist das passiert? Und war das ein Unfall, oder? Nee, beim Essen ganz normal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Einfach ausgerenkt. Und jetzt hatte ich eine Physiotherapie extra dafür. Ja. Und seitdem sind meine ganzen Nerven im Kopf, der hat angespannt und der ganze Rücken. Okay, und was ist jetzt passiert? Und jetzt ist es hier etwas leichter. Jetzt ist es leichter also geworden. Also das ist wirklich okay, das heißt, Gott ist am Arbeiten. Danke, Jesus. Danke, oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für deine Kraft, Herr. Danke für die komplette göttliche Ordnung in Jesu Namen. Woo, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Lass mich mal sehen, wer hat vorher erlebt, dass ihn in der Seele etwas verlassen hat und du merkst jetzt, da ist etwas gegangen, was dich vorher belastet hatte in der Seele. Wink einfach mal mit der Hand. Einfach nur, wow, so viele. Halleluja. Gib mir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie viele von euch haben gespürt, dass die heilende Kraft Gottes in ihren Körper geflossen ist? Du konntest jetzt nichts sofort testen, weil das muss der Arzt vielleicht testen oder du musst es erst in der Woche oder so sehen. Aber du hast einfach gemerkt, Gott hat dich berührt und du glaubst, dass du geheilt bist. Lass mal sehen. Wow, Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Das sind ganz viele. Und das ist auch normal, weil viele, die meisten Dinge kann man gar nicht sofort testen, sondern die ziehst du erst im Laufe der Zeit. Und deswegen einfach, schreib uns eine E-Mail. Sobald du festgestellt hast, okay, es ist passiert, dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Okay? wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und dann schreibst du uns einfach eine E-Mail und berichtest uns, was passiert ist. Okay? Halleluja. Preist den Herrn. Amen.